Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Genau. Moment. Hallo. Keine Minute zu spät. Ein Affe kommt nie zu spät oder zu früh. Einer Er kommt fehlt, einer exakt dann, wann er zieht kommen nach. will. That's what the lady said. Ja, Das kleine genau. Preisäffchen. Da ist das Preisäffchen. Ja, ich hüpfe hier hoch und runter. Er hat das Mikrofon Genau. nicht eingefangen. Ja, guten Abend auch. Ja, fange ich direkt an damit. Wundert mich, aber gut. As YouTube Traffic Source, YouTubers say pay is plummeting. Ja, das Phänomen, dass nie mehr Leute im Internet Medien konsumiert haben und nach neuen Medien gesucht haben und vielleicht auch bereit sind, auf Werbung zu klicken, das ist ja klar. Das war die letzten Wochen besonders groß. Und das Phänomen ist ja, dass wegen den ganzen Beschränkungen wegen Covid und so weiter, und da Covid halt das Hauptnachrichtenthema ist und Medienthema ist, ja, überall keine Werbung geschaltet wurde und deswegen die Kosten weggelaufen sind, die Werbeeinnahmen eingebrochen sind. Ja, das Problem gibt es überall und deswegen gibt es halt, ziehen jetzt halt auch alle Affiliate-Unternehmen und alle Leute, die dieses Ad-Revenue weitergeben, die Konsequenzen, und YouTube reduziert halt das, was an Ad-Revenue-Anteil ausgezahlt wird. Die Amazon-Affiliates, die zahlen jetzt auch weniger. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt in Deutschland zahlen, aber weniger auch, ne? Und ja, das ganze Geschäftsmodell funktioniert halt nicht mehr, habe ich ja schon mal gesagt. Und das war vor der Corona-Krise schon abzusehen und jetzt hat das auch die Realität komplett eingeholt. Ne? Und die Ja, also Frage ist liegt halt. daran, dass liegt nicht daran, dass politisch das nicht genehm war, was die Leute gezeigt haben. Sagst du? Nö, das hat einfach die Werberichtlinien. Ja, alles, was nicht brandsafe ist, und Covid ist halt nicht brandsafe. Dann wird da nicht, wird da keine Werbung geschaltet. Ja, ist aber ja auch so ein bisschen so, warum soll ich Werbung machen, wenn der Rest der Gesellschaft stillsteht? Also wenn Ja. auch Konsum, es wird ja nicht jetzt wie zu normalen Zeiten, werden Fernseher und Staubsauger und Betten und Regale gekauft, sondern das steht ja alles still im Endeffekt. Warum soll ich da Werbung Ja. dafür schalten? Ist ja Blödsinn. Ja, genau, das Und sind auch so einerseits wird es Sachen. online ja gekauft und andererseits ist es ja so, dass Werbung halt oft auch eine langfristige Sache ist. Ja, du siehst eine Werbung über ein paar Monate und dann kaufst es vielleicht irgendwann. Ja, also es Ja, ist, ich und verstehe, was du meinst. diese Also ganze ja, Budgetierung hier, von den. das ist ja das große Problem, was Lokalzeitungen und alle Regionalmedien im Moment haben. Ja, 80% der Werbung von denen sind ja irgendwelche Veranstaltungen vor Ort, ne? Der Zirkus, der durchkommt, oder das Rockkonzert oder sonst was, das findet alles nicht statt. Und da würde es sehr wenig Sinn, da macht es keinen Sinn, Werbung für zu schalten, weil das einfach nicht stattfindet. Da hast du natürlich recht. Aber ne, zum Beispiel für Schuhe kannst du ja online auch kaufen. Warum sollte da keine Werbung geschaltet werden? Ja, Weil ist die auch. Leute nicht in der Laune dafür sind. Also Telefon kaufen sie wie zu 60% weniger oder so, habe ich gelesen. Ist auch eine Sache mit den, wie das alles geplant wird und so. Viele von den Firmen, die irgendwie groß Werbung schalten und so, haben sich ja auch, also zum Beispiel Daimler oder so, komplett alle Leute nach Hause geschickt jetzt erstmal. Und da gibt es dann halt auch keine Leute, die sich jetzt groß irgendwie überlegen, wie sie jetzt ihr Werbebudget jetzt möglichst schnell irgendwie wegbringen können, weil die Leute natürlich auch probieren, ihre Ausgaben jetzt möglichst klein zu halten, erstmal und zu gucken, was jetzt alles erstmal passiert und so, ne? Und das ist, also ich habe ja in meiner Werbebranche gearbeitet, zwar jetzt nicht mit so riesen Namen wie Daimler oder irgendwelchen Autofirmen oder irgendwelchen Großkonzernen, aber ich weiß das trotzdem halt, dass diese ganze Geschichte so ein bisschen, also meistens sind die Leute, die groß Werbung machen, entweder die, die es gerade besonders gut leisten können, oder diejenigen, die es halt machen müssen, die so kurz vorm Abkratzen stehen, nochmal Ja, aber für letztes die ist einfach zu Aufbäumen oder machbar, ne? so, alles schön nochmal raushauen und gucken, dass man noch irgendwie Kunden reinkriegt oder so. Ja, aber es gibt dann halt auch diese Bread-and-Butter-Werbekunden wie Procter & Gamble beispielsweise, die halt immer Werbung schalten wollen und ja, für die zählt halt A, Brand Safety, und B, wie sind die Webseiten gerankt in den Suchmaschinen, und wenn es halt eine Story über Covid ist, dann ist es halt runtergerankt automatisch. Selbst Aber wenn. ich fand es auffällig, dass die Werbung, ja, ich weiß jetzt nicht genau, bei welchen Videos, aber doch viel Pharma war, viel Medizinzeug und so. Okay. Habe ich in letzter Zeit verstärkt auf jeden Fall angezeigt bekommen. Hm. Ja, liegt vielleicht auch an Personalisierung für dich jetzt vielleicht. Kann sein, aber. Keine Ahnung, weil kommt mir süß vor. Ja, aber es scheint ja wirklich so, aber so ein Phänomen zu sein, dass es, hier geht es jetzt zwar um YouTube, aber ich hatte jetzt auch schon die Woche über, dass jetzt hier irgendwie Vox und diese komischen Heinis, also gerade bei Vox war es ja lustig, weil die ja einen von diesen Adpocalypses eingeleitet haben, letztes Jahr mit diesem komischen Carlos Maser, der dafür die arbeitet, wenn ihr euch noch erinnert. Der hat ja irgendwie mit dem Steven Crowder von YouTube sich da angelegt, dass der gelöscht werden sollte und so. Und das hat dazu geführt, dass dann wieder irgendwie durch diesen ganzen Mediendruck, der da erzeugt wurde, die dann gemeint haben, sie müssten ihre Richtlinien verändern, wer da jetzt irgendwie monetarisiert werden darf und wer nicht. Und die hatten jetzt letzte Woche auch rumgeschrien, dass ihre Bannerwerbung da irgendwie flöten geht. Und ich glaube mal nicht, dass es da nicht bei den ganzen Sachen nur über Covid reden. Also. Nee, das ist ja auch nur ein zusätzlicher Effekt. Ja, der eine Effekt ist halt, dass viel mehr Leute, viel mehr Traffic entsteht und deswegen die Infrastruktur stärker belastet ist und die Nachfrage ja eigentlich auch da wäre nach Werbeplätzen, beziehungsweise das Angebot, je nach Perspektive, aber es funktioniert halt nicht. Und was sagt nicht mehr. Und die Frage ist, wir haben uns ja an diese ganzen Sachen gewöhnt. Seitdem es das Internet gibt, sind die meisten Angebote kostenlos und werbebasiert für alle verfügbar gewesen. Ja, ist halt die Frage. Paywalls haben sich ja nie wirklich richtig etablieren können. Aber vielleicht gibt es bald keine andere Möglichkeit mehr, die Sachen ordentlich zu refinanzieren. Außer halt natürlich durch Patronage, ne? Was mich halt auch irgendwie stutzen lässt, ist, dass halt Corona von vornherein runtergerankt wird. Das ist doch ein wichtiges Thema. Und wenn ich sozusagen. Ja, Infodemic, weißt du doch. Ne? Infodemic. Ja, aber ich kann ja nicht auf der einen Seite irgendwie einen Mechanismus bauen, der dann sagt, erzähl lieber nichts über die traurigen Sachen, weil dafür verdienst du nichts. Das würde ja irgendwann bedeuten, dass wir dann nur noch so Hurra-Medien haben, die aus lauter Verzweiflung fürs eigene Überleben halt nur noch über die Sonnenseiten des Lebens schreiben oder was. Ja, und irgendwann haben sie dann keine Leute mehr, die sich über den Rechtsextremismus und sowas aufregen dürfen, weil das dann auch ein zu ekliges Thema ist, was es ja auch ist eigentlich. Also, und dann kriegen wir dann wahrscheinlich irgendwelche Artikel über, keine Ahnung, hier, es soll klein gehalten werden, das Problem des Rechtsextremismus, weil wir keine Werbepartner mehr bekommen oder weiß ich nicht was. Solche Dinge dann, weil das ist ja, dass Leute ihre eigenen super schlauen Ideen, sie hinterher in den Popo beißen. Das ist ja sowieso nicht ausgeschlossen bei solchen Dingen, ja. Ja, und nochmal auf diese YouTube-Sache zurückzukommen. Natürlich ist es dadurch jetzt auch für sehr viele Leute, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, einen YouTube-Kanal zu starten, um damit Geld zu verdienen. Gibt ja solche Leute anscheinend. Ja, die werden da gehindert und können das Geschäftsmodell nicht wählen. Und ja. Ja, aber das ist ja nur schon seit längerer Zeit klar, dass man ja, dem Modell ohne einen Patreon oder sowas nicht mehr auf den grünen Zweig kommt auf YouTube. Wenn man nicht irgendwie zu Funk gehört. Ja, oder du machst so Produktevorstellungen oder sowas, ne? Irgendwas Kapitalistisches, das kannst du da schon mal machen auch. Und wirst auch gesponsert. Ich habe auch das Gefühl, Funk werden immer mehr, kann das sein? Also so, dass da immer mehr Kanäle irgendwie dazukommen. Irgendwann. Kriegt der Einzelne immer weniger, ne? Wahrscheinlich. Ich habe letztens irgendwas über einen Film geguckt und dann war im Abspann das Funklogo und ich dachte mir, was? Was? Die Filmanalyse, oder wie? Nee, nicht die vulgäre Filmanalyse, die war's denn. Hier haben wir einen Artikel. Eine Modellrechnung der TU Berlin sagt, wenn wir das wirklich so machen, wie wir das momentan planen, mit der Öffnung der Schulen, wird kurz danach einen ordentlichen Spike geben in den Neuansteckungen. Eigentlich sagt dann das ja auch der gesunde Menschenverstand, dass es einfach nicht möglich sein wird, in der Schule jegliche Ansteckung zu verhindern, auch wenn man nur die älteren Klassenstufen da reinholt. Es gibt trotzdem so Sachen wie Türgriffe und Ähnliches, wo man dann ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, sich auch was geholt hat. Ja, ist ja gerade so ein bisschen so ein Kampf zwischen den Leuten, die sagen, lasst uns mal nichts überstürzen, und der Laschet-Fraktion. Ich glaube, der Laschet möchte gerne irgendwie so als der in die Geschichte eingehen, der Deutschland wieder aufgezwungen hat, sozusagen, dass die Wirtschaft wieder anspringt und alles, damit er dann später mal bei der Kanzlerkandidatur vielleicht davon profitieren kann. Das ist natürlich auch ein Wabank-Spiel, ob das so funktioniert. Aber es gibt ja Leute, die sind auch dafür, dass sich die Bevölkerung oder die Schüler und so weiter anstecken und durchseuchen, sozusagen, damit man da eine Immunität oder was hinkriegt. Also dieser Witkowski, glaube ich, hat das gesagt, dass die Schüler das euch machen sollen. Ich finde, oder ich glaube, dass es sich auf jeden Fall die Infiziertenzahl hochziehen wird, aber dann hängt es vielleicht auch davon ab, was wir mit den Älteren machen, ne? Ob dann Patienten daraus werden. Ja, es war auf jeden Fall eine gute Überleitung mit dem Herrn Laschet. Dies ist ja der Herr Seemann, der eine oder andere mag sich ja noch erinnern, das war dieser eine Experte aus der grauenvollen Reich Anders, in Anführungsstrichen, Dokumentation über identitäre Discord-Server und irgendwelche Imps. Ich kann so viel sagen, ich blocke Schlangenölverkäufer sofort, und mit Michael Seemann fange ich an. Ja, unfassbar, aus unserem Zeichen. Da braucht es keine russischen Desinformations-Operatives, soll es wahrscheinlich so heißen, oder rechte Verschwörungstheoretiker mehr. Was hier im Namen der etablierten Wissenschaft geschieht, hat allen Berechtigungen Grund, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu verlieren. Via Sixtus. Ja, das ist, also das sind so Leute, die sich gut verstehen. Dass Seemann ist einer, der von Sixtus nicht geblockt ist. Ich glaube, das sagt uns ziemlich alles. Soll das ein Plan gewesen sein? Achso. Und worum es hier geht, ist diese Geschichte. Das ist das, was er da verlinkt hat. Und da gibt es hier das sogenannte Heinsberg-Protokoll. Und das ist von der PR-Firma Story Machine, wo wohl auch der Kai Diekmann Gesellschafter ist bei dieser Story Machine und noch irgendwer aus dem Eventbereich und noch alle möglichen Leute. Und die wollen hier wohl jetzt irgendwie das pushen, dass man jetzt halt schrittweise wieder öffnet, und die hängen da mit diesem einen Virologen zusammen, der halt auch den Herrn Laschet berät. Und diese Studie irgendwie, die der arbeitet für den Laschet, damit zu tun hat. Und die haben halt so Kommunikationsideen sich hier überlegt, weil das halt, ja, Story Machine, sagt der Name schon, ne? Das sind halt PR-Leute. Und das haben sie aber überlegt, nachdem die Studie fertig war, oder wie? Nee, weil die ist noch gar nicht fertig, glaube ich. Die haben irgendwelche Vorabergebnisse davon veröffentlicht. Mhm. Und die haben sich halt schon mal überlegt, wie sie es halt verkaufen können. Und da gab es dann in diesem Heinsberg-Protokoll stehen halt genau drin, welche Formulierungen sie da halt verwenden wollten. Und diese Formulierungen sind jetzt natürlich auch schon an diversen Stellen halt verwendet worden. Und das scheinen die jetzt hier scheinbar für, ja, was ganz Besonderes zu halten, dass irgendeine PR-Firma den Leuten genau vorschreibt, wie sie über irgendwelche Dinge, die sie jetzt politisch irgendwie gerne haben möchten, redet. Also finde ich jetzt nicht so überraschend. Aber ja, das ist jedenfalls das Heinsberg-Protokoll, wo das halt drinsteht, wie sie da kommunizieren möchten. Und das ist scheinbar ein Riesenskandal, wie der Herr Seemann meint. Okay. Die Protokolle der Weisen von Heinsberg. Ja, abgesehen davon, dass das natürlich auch nicht so ein Riesenskandal ist, ist es einfach auch wichtig, dass der Wissenschaftler da sozusagen nicht seine Reputation einbüßt durch, ne? Und das habe ich jetzt so verstanden, dass das nicht der Fall ist, oder wie siehst du das? Naja, die Leute streiten sich jetzt darüber, wer recht hat, so wie immer halt, ne? Und ich meine, da kann man auch nichts weiter zu sagen, außer der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, wenn der eine Wissenschaftler mit einer PR-Agentur zusammenarbeitet, würde ich sagen, dann hat er auch irgendwie, muss er sich. Ja, was heißt zusammenarbeiten? Also irgendwer scheint das da besonders gut zu finden. Und ich habe den ganzen, das ist ein relativ langer Artikel, ich habe den nur überflogen. Ich konnte da jetzt nicht so richtig rauslesen, das kommt mir alles so ein bisschen vor wie, ja, also auf jeden Fall nicht so vor wie der große Masterplan oder so, sondern eher so wie, es gibt halt diese ganzen Akteure, die irgendwelche Dinge halt machen und wollen und gerne sehen möchten und dann halt entsprechend da in die Kerbe schlagen halt, ne? Also, Ja. Ja, okay, und die entsprechenden Leute fördern und so, ja, das stimmt ja, das kennt man ja, das ist ja recht. Ne? Klar. Und die Sprachregelung finden. Achso, ja, die Arbeitnehmer müssen ab nächste Woche wieder normal sich krank schreiben, außer in Bayern, glaube ich, die wollten das durchsetzen, dass das trotzdem weiterhin telefonisch möglich ist. Jetzt befürchten sie dann, dass da eben die Ansteckung zunimmt an der Stelle und so weiter, die Fälle zunehmen. Ja, aber viel, also ich glaube nicht, dass das durchkommt, dass das weiter verlängert wird. In Nordrhein-Westfalen ist das, glaube ich, auch nicht nötig unbedingt. Mal gucken. Auf jeden Fall muss man, wenn man morgen krank sein will, muss man zum Onkeldoktor gehen. Wenn man das so vereinbart hat im Arbeitsvertrag. Ne? Ja, morgen ändert sich aber sowieso einiges. Ne? Aus der Karstadt machen alle auf. Wie war das? Okay. Ja, Karstadt hat wohl geklagt, dass sie nicht auch machen dürfen. Obwohl ein, zwei Verfügung erwirken oder so, habe ich jetzt nicht genau verfolgt. Das ist abgelehnt worden, soweit ich das gesehen habe. Ja, ist ja auch vernünftig. Das ist einfach... In einem kleinen, übersichtlichen Geschäft kannst du halt klare Regeln schaffen und klare Absperrungen ziehen und so. Und wie willst du das denn in einem Karstadt machen? Karstadt ist sowieso nichts los. Ja, also, wir hatten hier, ja, der Stadt okay. War das mal der wichtigste Laden. Den Baumarkt darf auch aufmachen, hat 5000 Quadratmeter oder so, ne? Oder 10, ich weiß es nicht. Bisschen widersinnig, das ist schon ehrlich gesagt, aber egal. Ich muss das ja nicht verteidigen politisch. Ja, die Freien Wähler, die wollen aber in Bayern nochmal irgendwie einen draufsetzen, dem reicht das irgendwie noch nicht so richtig. Hier ist auch, dass sofortige Massenpflicht eingeführt wird. Die sind da, glaube ich, in der Koalition, wenn ich das richtig verstanden habe, auch. Das heißt, haben eventuell auch einen Einfluss auf den Söder und seine... ja, das stimmt. Ja, die sind in der Koalition mit der CSU zusammen, weil die CSU ja keine absolute Mehrheit hatte nach der letzten Landtagswahl in Bayern. Müssen sie da vielleicht, also müssen sich mindestens mit auseinandersetzen mit den Freien Wählern. Ja, und dann können sie ja sagen, ich habe mich auch nicht verstanden wegen der Maske oder so. Aber ja, die möchten es gerne, die Freien Wähler. Also frei finde ich das ja nicht unbedingt, aber gut. Da muss man wissen. Ne? Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja auch nichts, was für ewig sein würde oder was den Einzelnen jetzt so extrem einschränken würde. Ich habe da eine Allergie gegen, sag ich dir ganz ehrlich. Und ja, persönlich einschränken weiß ich nicht, aber ist das wirklich nötig? Kommen wir vielleicht nochmal drauf. Weiß ich nicht genau. Naja, also, das ist ja vor allem. Ist nicht auch vielleicht die Gefahr, dass man irgendwie dann sich so eine Empfindlichkeit einfängt oder so? Würde ich mal befürchten, dass das auch eine Möglichkeit ist. Also, ja, es gibt immer zwei Seiten der ganzen Geschichte, ne? Also, ein bisschen zwei Seiten jedenfalls. Nicht ganz überall, aber. So eindeutig finde ich das eben nicht mit den Masken. Und dann basteln sich die Leute ihre Masken selber mit Tüchern oder so und dann spucken sie da zwei Wochen rein und das ist dann irgendwie besser oder so. Ja gut, das nochmal, dann steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber ich meine, das kann man ja immer sagen bei allem. Ne? Also, das kann man im Prinzip immer sagen, es sei auch gammelige Leute bei allem, ne? So richtig gut ist das ja nicht mit der Toilette. Ich meine, wenn die Leute daneben kacken oder so. Ne? naja, wenn du die Toilette nicht sauber machst, dann auf Dauer, dann hast du dasselbe Problem. Ja, stimmt ja, ne? Und manche machen sie auch. Ja. Also, soweit ich das verstanden habe, weil ich meine, wir haben diese Phasen ja auch behandelt. Ne? Ursprünglich hieß es ja so ein bisschen, das ist ja eher kontraproduktiv und an dieser Sache mit diesen Sachen, die sie jetzt brauchen, wirklich für den Gesundheitsbetrieb, ist auch, glaube ich, noch nicht gerüttelt, dass sie jetzt sagen, wir brauchen jetzt sowas. Ne? Weil das ist ja schon so, dass es dann halt irgendwo anders fehlt, wo ich ja auch einen Ehebel berichtigt hatte, der meinte so, ja, es bringt ja nichts, aber die brauchen das. Aber es ist ja schon so, dass es ja auch noch für andere Dinge im gesundheitlichen Bereich nötig ist, so eine Maske aufzusetzen. Das ist nicht nur wegen der Geschichte. Aber es scheint ja schon so zu sein, dass die Länder, die das gemacht haben mit der Maskenpflicht, da nicht so schlecht mit gefahren sind, beziehungsweise auch wenn es jetzt keine Pflicht war, dass es da generell eher die Leute dazu neigen, wie da irgendwie in Japan oder so. Und ja, das konnte man ja, vielleicht nicht. Ist, wenn man irgendwo in der U-Bahn ist oder in einem Laden geht, dann muss man die AGB da eben beachten. Und wenn die das da drin stehen, dann haben die das eben drin stehen, dann musst du dann aufsetzen. Aber im Freien draußen irgendwie. Ja, das konnte man vielleicht nicht sofort voraussehen. Und ja, das ist sicherlich auch noch was anderes, klar. Aber ich meine, ja, also stimmt schon mit dieser Verpflichtung. Auf der anderen Seite sollen die Leute das Ding eine Nase lang auf- und absetzen oder keine Ahnung wie. Und ja, also bist du ja nicht nur verpflichtet, irgendwie eine Unterhose anzuziehen oder so. Das können die Leute dann vielleicht auch besser nachvollziehen, dann, wenn sie oder besser kontrollieren, damit die Leute die ganze Zeit damit rumlaufen müssen oder so, keine Ahnung. Aber ja, Auf jeden Fall scheint das halt so ein bisschen die Evolution durchgemacht haben, dass die Leute sich gedacht haben, ja, es ist vielleicht doch ganz sinnvoll und jetzt gehen die Entwicklungen halt weiter. Ne? Also harren wir mal der Dinge, die da kommen. Und angeblich soll das in Leipzig war es, glaube ich, wo sie das schon gemacht haben. Und da soll es ja auch richtig wenig Fälle gegeben haben, wenn das denn so stimmt, wie ich es zumindest in den Berichten gelesen habe. Also ja. Ja, ich habe gedacht, vielleicht mache ich zivilen Ungehorsam, indem ich einen Motorradsturm aber aufsetze und dann aussehe wie so ein Counterterrorist oder so. Mal gucken, wie sie reagieren. Ne? Tragen die Counterterroristen nicht heute Bandanas? Wer macht denn das heute? Sturmhaube. Also. Hier ist eins. Ja, das war auch von dir, Mama, die Geschichte mit DHL. Ja, ich habe dann so ein bisschen runtergescrollt. Ja, ich wollte nur kurz im Prinzip dann damit nachweisen oder damit sagen, dass die Leute sich gedulden sollen. Es dauert offensichtlich zurzeit etwas mit den Paketen, weil einige dann doch irgendwie online bestellen oder wohl auch eine ganze Menge. Aber ja, das ist eben nur so ein Hinweis gewesen, sozusagen. Der Beweis, dass es mal wieder so weit ist bei DHL. Ja, und nachdem, was Sie hier schreiben, ich fand das ja schon ganz interessant, dass Sie dann auch an der anderen Stelle halt eben dann sparen. Ich meine, macht eigentlich Sinn, aber hätte ich jetzt so nicht vermutet, dass sie dann halt auch ihre Abholfahrten halt runterfahren. Ne? Also, dass gar nicht so viel Zeug irgendwie auf sich nehmen zum Ausliefern. Stimmt, macht ja Sinn, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, genau, ich hole eben auch praktisch nicht mehr ab, wenn du irgendwie bestellst. Jedenfalls nicht, wenn es sich nicht lohnt oder so. Ja, jetzt haben wir hier so wieder von dem Gensing so einen Artikel. Der ist eigentlich ziemlich belanglos, bis auf den Anfang, wo er dann erklärt, was die Reichsbewegung angeblich vorhat. Der Rest sind alles nur Erklärungen, was Reichsbürger alles sind und machen und denken und was sie für eine Ideologie haben und so. Ja, so, mir scheint es jedenfalls, genau, da hat er so geschrieben, dass sie sich ja genau gegen Maßnahmen wehren wollen, voraussichtlich. Und dann habe ich so gedacht, wenn ich mich jetzt gegen den Mundschutz wehre, dann bin ich jetzt auch den nächsten Reichsbürger oder was, ja. Also ganz komisch finde ich da diese Einengung der Schuldigen oder so, oder der Zugehörigen. Und hinterher, was er dann da beschreibt, ist immer das so ideologisch, das sieht man einem eben auch nicht an oder so. Also die Tagesschau mit ihren Faktenfinderabteilungen wieder ganz vorne dabei zurzeit. Ja, das habe ich dann nochmal dabei genommen, weil das ist ja auch nochmal so ein, ja, das ist schon eine Woche älter oder so, das ist auch so ein Artikel, in dem der Patrick und sein Team ja irgendwie so 10 oder 15 verschiedene Theorien widerlegen, die sie auch alle sauber widerlegen, aber die Theorien, die sie so darstellen, wie sie so darstellen, so existieren die nicht. Die sind alle irgendwie ein bisschen anders, das ist ganz komisch. Der macht die ganze Zeit, also mir kommt das die ganze Zeit vor wie so ein So you're saying, Argumentation vor. So, dass man dann so tut, als würde der andere das und das behaupten und widerlegt das dann. Das ist ja auch schön, aber es hat ja auch keinen Sinn, wenn das nicht wirklich behauptet hat. Ne? Das finde ich eben vielleicht auch nochmal ein Lesetipp wert oder so. Da sind doch einige Details, finde ich, die nicht so dargestellt werden von den Leuten, wie er es darstellt, dass das eben tun würde. Ne? Ja, wie von dem Kram gibt es sicherlich auch in der Verbreitung, aber was ich ja nur so interessant fand, war diesen letzten Absatz hier, den hatte ich mir auf jeden Fall durchgelesen, eine Frage des Glaubens. Unabhängig davon, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, dürften Scharlatanen ihre kruden Theorien entsprechend anpassen, um ihre Kundschaft weiter zu bedienen. Wo ich nur sage, ja, perfekte Beschreibung. Genau. Perfekte Beschreibung von eurer ganzen Scheiße auch, von eurem Feminismuskram und diesem ganzen Zeug. Ne? Also ich meine, wenn jetzt nach Corona-Kram die Zahlen der häuslichen Gewalt nicht hochgegangen sind, kann ich auch sagen, dann werdet ihr auch nicht sagen, ja, da haben wir Unrecht gehabt, sondern dann werdet ihr gar nicht jetzt sagen, oh, die sind jetzt auch noch alle mundtot gemacht worden, weil, keine Ahnung, der Druck von den prügelnden Männern war einfach so groß, dass die Dunkelziffer jetzt noch viel höher gestiegen ist oder irgend so ein Scheiß, ne? Also. Ja, dann steht hier am Ende auch, geglaubt wird, was im ins eigene Weltbild passt. Ja, das genau, ja. Was hat das in Corona, welche Regelung oder welche Seite soll er jetzt in mein Weltbild passen? Ja, also ich sehe das halt schon, aber das Witzige an der Sache finde ich halt nur ist, dass diese Leute sich nicht mal fragen, ob sie da vielleicht auch irgendwie Probleme hätten mit diesen ganzen Dingen, ne? Mit diesem ganzen, ich glaube nur, was in mein eigenes Weltbild passt. Das ist ja gerade das Problem. Also, dass es da diese Leute hier halt gibt, über die sie hier schreiben, das streite ich nicht. Die gibt es bestimmt. Die Leute gibt es, ne, aber die Verkürzungen dieser Theorien, die aufstellen, die sind schon, wie gesagt, so ähnlich wie dieses so you're saying, dass so und so Frauen doch schlechter sind oder was soll man. Ne? Ja, kann sein, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, halt eben besonders perfide. Ja, der ganze Anfang hat er auch nochmal so ein Der Nachsatz hier. Wer sich erst einmal auf solche Erklärungsmuster eingelassen hat, braucht die eigene Wahrnehmung nicht mehr zu hinterfragen. Geglaubt wird einfach das, was ins eigene Weltbild passt. Ja. Ja. Progressivismus hier. Ja, intersektionaler Feminismus. Egal. Also diese ganzen Sekten, die wir hier seit 5 Jahren beobachten, die passen alle da rein. Und ich sehe das nicht zum ersten Mal. Das Hengame hat diese Woche irgendwie was, oder was, war das in dem älteren? Nee, das war in dem Artikel von dieser Woche, wo sie schrieb irgendwie, da ging es um Corona-Tagebücher, die angeblich weißdeutsche Bürgis jetzt alle schreiben und die so langweilig sind. Und dann sagt sie sowas wie, ja, das ist dieser Glaube, dass der eigene Film eigentlich ein Blockbuster sein müsste, der im Kino läuft. Und ich dachte mir, ja, Hengame, das ist dein Leben und ja, dein Job und deine Ideologie. Konjektionen, ja. Genau. Man hatte noch am Anfang, glaube ich, einen, der echt nochmal gut. Nee. Ja, egal, mach ruhig weiter. Achso, ich bin auch schon wieder dran. Ich wollte nur auch den Artikel von der Ziplo, beziehungsweise vielleicht mal kurz drüber reden. Die hat ja verschiedene Virologen und so weiter aufgelistet, die irgendwie angeblich nichts zu sagen haben und den Drosten, der angeblich was zu sagen hätte. Und dann hat sie den Shitstorm gekriegt, sie würde Verschwörungstheorien verbreiten und so, das übliche Programm. Und hat dann jetzt ihr Facebook-Konto gelöscht und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Kindergarten oder so. Fand ich nicht so schlecht, relativ konsequent wenigstens. Ja, und hatte das aber wohl in der Vergangenheit auch schon. Ja, sicher. Sogar ihre Hunde wurden angefeindet. Ja, das habe ich mir jetzt mal überlesen. Ehrlich gesagt, mir ist egal. Und das kann ja auch irgendwie keine Rolle spielen in der Diskussion mit den Hunden, oder? Aber ich finde es nicht, dass die Moderatorin einer Show, wo Menschen gezielt erniedrigt und gequält werden, dass die ein Problem damit hat. Hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht moderiert sie das einfach oder macht eine Sendung draus. Die Virologen, die landen in der nächsten Staffel. Vielleicht muss man die ein bisschen ärgern auch bei der Sendung, dann schmeißt die einfach hin oder so. Das könnte auch nochmal eine gute Fernsehszene geben. Tja, berechtigt oder nicht berechtigt, der Shitstorm? Ich weiß es nicht so wirklich. Ich auch nicht, ne? Ja, kommen wir zu einer interessanten Story. Die Story von der Beate Barner. So, die Story hat sich etwas entwickelt in der Quelle, die hier verlinkt ist. Wenn man von unten anfängt und die nach oben liest, der Artikel wurde immer geupdatet, wenn was Neues sich ergeben hat, dann liest sich das Ganze schon sehr dramatisch. Also es ist interessant zu lesen. Aber die kurze Zusammenfassung ist, die Anwältin sieht halt die ganzen Maßnahmen, die jetzt wegen Covid gefahren werden, als übertrieben an und hat dagegen geklagt, beziehungsweise wollte dagegen klagen mit einem Eilantrag. Daraufhin hat sie weiterhin, also das hat sie erstmal in ihrem persönlichen Netzwerk und auf Social Media bekannt gegeben und sie hat wohl auch ein Netzwerk von Leuten, was das weitergetragen hat und einige alternative YouTube-Medien haben wohl auch darüber berichtet. Außer den Hagen-Grell kannte ich davon jetzt niemanden, aber gut, das, so hat sich die ganze Sache halt ein bisschen weiter verbreitet. Die nächste Meldung war, dass die Dame eine Anklage bekommen hat, ja, dass im Endeffekt das Polizeipräsidium, die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim sie Ermittlungen gegen sie aufgenommen hat, weil sie über ihrer Homepage öffentlich zum Widerstand gegen die staatlich erlassenen Corona-Verordnungen aufgerufen haben soll. Darüber hinaus soll sie dazu aufgerufen haben, sich am Ostersamstag bundesweit zu einer Demonstration zu versammeln. So. Ja, schon interessant, dass das die Reaktion darauf war. Ich denke mal, viele Leute haben das gepostet und ich weiß jetzt nicht, wie das Posting im Wortlaut war, aber ja, gut, ich meine, das ist halt der Rechtsweg. Daraufhin hat sie dann halt auch ihren Eilantrag eingereicht, einen Tag später. Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht geschickt. Die nächste Meldung, die dann durch die Nachrichten ging, ist, dass die Dame quasi auf die Straße gerannt ist und zwei Autofahrer angehalten hat und um Hilfe gebeten hat, weil sie verfolgt werde von Leuten, die sie denkt, dass sie sie ermorden will. Und dann ist die Polizei gekommen und daraufhin, weil sie einen verwirrten Zustand gehabt haben soll, ist sie erstmal in die Psychiatrie eingewiesen worden. Also ist erstmal ein paar Tage in dem Heidelberger Uniklinik gewesen, glaube ich. Und, also die Polizei kümmert sich normalerweise um Leute, die am Straßenrand liegen und denen es scheiße geht und so ein Scheißdreck. Und da war auch mal eine, die ein bisschen was Verwirrtes gesagt hat, direkt irgendwie abgeführt werden, zu einer Hilfe zugeführt. Ja, also wie das hier halt auch wie es im Artikel dargestellt wird, hat sie halt sehr verwirrt und hat sich halt auch gewehrt und um sich geschlagen und sonst was. Das kann ich jetzt nicht bewerten. Ja, Eigen- und Fremdgefährdung wird dann schon festgenommen. Also schon. Ja, das, ich erzähle jetzt einfach nur die Kurzversion. Wer sich dafür noch mehr interessiert, da gibt es ja wohl anscheinend auch ein paar Videos auf YouTube für, da habe ich mich jetzt nicht weiter reingelesen. Aber es ist einfach ein interessanter Fall. Die Dame ist auch wieder auf freiem Fuß. Und die nächste Schlagzeile war dann halt, dass bei dem Gerichtstermin, die sie hatte am 15. April, wo halt die Sache erstmal besprochen wurde wegen dem Aufruf zur Demonstration und so, hat sich quasi eine spontane Demonstration gebildet vor dem Polizeigebäude von 250 Leuten. So, wie es hier dargestellt wird. Und dann gibt es noch ein paar Fotos vorne und am Ende ist die Dame aus dem Gerichtsgebäude gekommen, hat noch eine kleine Rede gehalten und die Polizei hat halt die ganze Zeit daneben gestanden und ist nicht eingeschritten und mit der Begründung halt so, ja, uns wurde aus der Demonstration quasi signalisiert, dass man das nicht akzeptieren würde und da wollen wir lieber dass man sich wehren würde und deswegen hat man sich dagegen entschieden, deeskalierend nicht einzuschreiten. Und das ist jetzt erstmal, wie diese Story so weit gegangen ist. Ob da jetzt noch irgendwas kommt, dass irgendwelche rechtlichen Schritte gegen die Dame eingeleitet werden, weil die halt im Zusammenhang mit dieser Demonstration jetzt mit den 250 Leuten, wozu die ja nicht aufgerufen hat, ist halt fraglich. Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wurde abgelehnt, weil die Begründung vom Gericht war, dass halt, ja, um es kurz zu sagen, sie hat ihren eigenen persönlichen Schaden nicht glaubhaft machen können, was sie persönlich für einen Schaden hat, weil sie ja nur aus ihrer eigenen Perspektive klagen kann, nicht für alle anderen Leute. Und dass deswegen dieser Eilantrag abgelehnt wurde. Und interessant, was weiter passiert. Insbesondere fand ich die Reaktion der Polizei auf diese Aktion interessant, dass sie sich so zurückgehalten haben, weil sie ja bei anderen Aktionen rigoroser durchgegriffen haben. Ja, ich denke mal jetzt an die Aktion da in Berlin mit dem aus dem KenFM-Umfeld und ich weiß nicht, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Ja, aber also du hast es jetzt sehr aus ihrer Richtung. Ich habe halt einige Sachen gelesen, die jetzt sie halt auch nicht ins beste Licht stellen. Ich hab versucht, so neutral wie möglich das darzustellen. Ja, aber wenn sie halt, dass sie angeblich in ihrem Text geschrieben hat, von Hunderttausenden gestorbenen Supermarktmitarbeitern oder Apps, die der Bevölkerung implantiert werden, das erinnert mich ganz ehrlich schon so ein bisschen an Hanau. Und in deinem Text steht ja auch hier, sie habe sich von Killern verfolgt gefühlt. Hört sich für mich jetzt auch nicht besonders stabil an. Ja, der Ebel würde jetzt sagen, schizophrene Paranoia wahrscheinlich. Ich kann das nicht diagnostizieren. Ich sage nur, das sind für mich aber halt einfach Punkte, wobei aller Sympathie für Rebellen irgendwie bei mir auch so ein bisschen die Glocke angeht. Also hunderttausende gestorbene Supermarktmitarbeiter, hä? Und halt, und gegen das Argument mit dem Verfassungsgericht spricht halt, dass das Bundesverfassungsgericht bei einem besser gemachten Antrag jetzt halt gerade ein allgemeines Demonstrationsverbot in der Stadt Gießen aufgehoben hat. Also ja. Ich glaube, es ist einfach, es kam da halt einfach drauf an, und im Chat meinte auch schon jemand, dieser Eilantrag sei grauenhaft geschrieben gewesen und halt einfach auch in der Form nicht geeignet, ja, positiv entschieden zu werden. Würde ich auch so sagen, aber ich will mich hier auf gar keine Seite schlagen. Ich wollte es einfach nur darstellen, weil ich finde einfach die ganze Sache interessant. Und das Interessanteste aus der ganzen Sache ist, dass ich aus dem englischsprachigen Raum überhaupt erst darauf aufmerksam geworden bin. Es hat auch im Ausland in seltsamen Medienquellen, sage ich jetzt mal, auch Wellen geschlagen. Weil da war es natürlich direkt, jemand klagt dagegen und dann wurde er in die Klapse gesteckt und dann wird das natürlich auf der Schiene die ganze Zeit dargestellt. Und ja, einfach nur ein interessanter Fall, wo ich mir denke, okay, ja. Generell ist es ja richtig, dagegen zu klagen. Warum nicht? Jeder hat das Recht. Und so soll es sein. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja auch so, die haben doch einen extra Mitarbeiter wahrscheinlich beim Verfassungsgericht sitzen, der diese Klagen halt aussortiert. So, ich protokolliere das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine, aber wir müssen Ihren Antrag leider ablehnen. Nein, wir können nicht alle Mexikaner loswerden. Also das weiß ich ziemlich genau, da ist ein normaler Beamter, der guckt sich das an und sagt irgendwie, ja, da fehlt jetzt hier ein Anschreiben, da fehlt dies, da fehlt, das ist nicht in der richtigen Schrift oder so, und zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Ja gut, das kommt in den Keller, das kriegt gar kein Richter zu Gesicht. Ja, das sag ich ja. Ja, nun. Es ist aber ein Grundrecht, da zu klagen und dann wegen seiner Formalie. Da muss man das in der richtigen Form machen, das ist halt so, ich meine. Ja, wegen seiner Formalie weggeschickt zu werden von. Aber sie ist ja auch nicht wegen der Formalie weggeschickt worden. Wenn Grundrecht nicht in eine andere Anspruch nehmen kann, wegen seiner Formalie, das finde ich eigentlich schon ein bisschen skandalös, ehrlich gesagt. Ja, aber guck mal, die Frau ist selber Anwältin und die weiß nicht, dass sie halt kein Verbandsklagerecht hat, sozusagen, oder halt. Das Verfassungsgericht macht, was es möchte. Die sagen einfach, nee, haben wir kein Interesse dran, oder die Gesellschaft kein Interesse dran. Machen wir nicht, verhandeln wir nicht. Ja, machen wir in dem Fall. Achso, aber. In dem Fall haben sie es ja. Ja, gut, weiß ich nicht, was haben sie gemacht? In dem Fall verstehst du es einfach nicht richtig. Es ist halt so. Okay. Klar, das kann natürlich sein, dass sie das in der Vergangenheit auch. Ja, also ich meine, das ist ja auch ein so ein Ding, was im Endeffekt uns ja bei vielen Sachen noch schützt. Also zum Beispiel, um jetzt ein drittes Geschlecht einzuführen, brauchten sie ja dann wenigstens irgendwen halt mit einer Chromosomenstörung XY oder so, die da drauf klagen konnte. Das konnten sie jetzt nicht einfach so machen. Ne, also das ist schon immer so, dass die Leute halt zumindest die Leute selber. Es gibt ja noch dieses Normenkontrollrecht oder so, was irgendwelche Landesregierungen oder so dann haben, oder irgendwelche zwei Drittel des Bundestags oder lauter so Dinge. Ich bin da so genau jetzt auch nicht drin, aber das ist halt so eine Sache, wo die dann halt fordern können, dass verfassungsgemäß halt von irgendwelchen Rechten halt geprüft wird, Gesetzen geprüft wird, aber ansonsten brauchst du halt immer jemanden, der davon betroffen ist. Ne? Ja, das wäre halt sonst auch so wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht sagen, das ist die allerbeste Idee und es könnte nicht anders gehen, aber ich denke mal schon, dass man sich das so überlegt hat, damit halt nicht Hinz und Kunz wegen, also ansonsten hättest du da halt auch eine lange Schlange von allen möglichen hier Aktivisten, die dann da zum Schutze der Massen dieser Welt irgendwie auf generelle deutsche Staatsbürgerschaft für die dritte Welt irgendwie da klagen oder irgend so eine Scheiße, ne? Ja, aber ich meine, der Effekt dabei ist aber auch, dass dann irgendwie, was weiß ich, kleine Jungs nicht gegen Beschneidung klagen können oder so, und das gibt es dann eben keinen Betroffenen oder so. Das ist dann der Nachteil dabei, aber im Prinzip ist das richtig, das ist jetzt auch ein Voraus. Ja, das weiß ich noch nicht mal, ob man das so jetzt... Von einem formalen Beamten beurteilt werden muss, und das kann ruhig auch ein Richter machen, sondern am Verfassungsgericht, da kann man die Sachen ruhig ernst nehmen. Ne? Aber gut, das sind Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das sagst du jetzt, dass das da so ist. Also keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Mag sein. Müsste Ja, stand so ein man. Cicero, glaube ich. Ja, Okay. Jo. Ja, gut, was haben wir denn hier beim World Economic Forum? ja. Kommen wir mal auf die psychologischen Seiten des Lockdowns so ein bisschen zu sprechen. Der Abel hatte ja vor nicht allzu langer Zeit einen sehr interessanten Artikel mal vorgestellt, wo es um Depressionen ging und wie man, wenn man durch eine Phase von Depressionen geht, auch Jahre danach immer noch halt quasi kognitive Einschränkungen hat und generell einfach Defizite in seinem Verhalten zeigen kann dadurch, selbst nach Therapie. Und jetzt ist es so, dass einerseits die Arbeitssituation mit den Sonderregeln derzeit, aber auch die erzwungene Situation der häuslichen Selbstisolation gerade einfach extreme Traumata hervorruft bei sehr vielen Leuten und sehr viele Stressreaktionen hervorruft, die halt langfristige Folgen haben können, auch wenn wieder eine gewisse Normalität eintritt. Sprich, ja, Scheidungsraten oder sowas können hochgehen, da kann man sowieso von ausgehen. Aber auch so Sachen wie, dass der Krankenstand generell hoch bleiben wird, dass selbst wenn die Sachen wieder geöffnet werden, die Leute halt sehr zurückhaltend sein werden im Kontakt miteinander, jede Möglichkeit, sich krank schreiben zu lassen, beispielsweise ausnutzen und generell einfach in der Produktivität sehr eingeschränkt werden sein können, bis hin zu 35% weniger Produktivität hat man durch verschiedene Langfriststudien festgestellt und jetzt gab es schon einige kurzfristige Studien, 26 Studien. Auf 26 Studien wird hier Es wird hier auf eine Studie Bezug genommen, die diese 26 Studien untersucht hat und im Kontext gestellt hat zu diesen Langfriststudien. Aber das war wirklich ein absolutes Konvolut, deswegen einfach besser der Artikel hier. Und ja, einfach, ja, das eine weitere Folgeerscheinung, die uns noch begleiten wird, dass die Leute halt ja, den psychischen Schaden von dieser ganzen Sache nehmen werden, egal was passiert, selbst wenn sie nicht krank werden. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass auch auf den Nocebo-Effekt halt angespielt wurde, beispielsweise, dass Leute halt Krankheitsreaktionen überbewerten und sich deswegen beispielsweise auch krank melden. Ja, da gab es eine Studie wohl in China zu, wo Leute einfach aus Angst und aus Vorsicht, selbst wenn sie keine Symptome hatten, dachten, sie hätten Symptome und sich deswegen vorsorglich krank gemeldet haben und so weiter und so fort. Und dann auch krank geworden sind, tatsächlich, weil Stresstrauma halt, ja, kann körperliche Reaktionen hervorrufen. Ja. Trump heizt Proteste an. So, ja, habe ich auch mitgebracht. Ja, und so hat er ein paar Mal getwittert, irgendwie, dass die Leute sich organisieren sollen, beziehungsweise dagegen aufstehen sollen, dass ihnen der zweite Amendment oder so gestrichen würde. Ich weiß nicht genau, was sie da machen jetzt in Michigan und Virginia und Minnesota. Aber das fand ich schon ganz schön krass. Und dann haben sich auch direkt irgendwie ein paar Leute organisiert, zumindest habe ich da Fotos von gesehen, sind mit Waffen losgezogen. Scheinbar ist nichts passiert, sonst hätte man ja heute noch mehr davon gehört, denke ich mal. Aber es ist eine komische Aktion von Trump. Ich verstehe es nicht so ganz. Wahrscheinlich, vielleicht ist die Geschichte mal wieder nur halb. Ne? Die Geschichten über Trump sind ja häufig nur so halb. Aber ja, er bringt dann die Leute auf gegeneinander offensichtlich. Und wenn die mit Ballermännern gegen die Polizeistation laufen, dann ist aber echt irgendwie wohl an die Not. Ja, der zweite Ja. Verfassungszusatz ist ja auch der Die Waffen, ne? mit den Waffen, genau. Strange. Ja. Ja, offenbar hat sich hier alles zur Ruhe gebracht oder so, keine Ahnung. Oder da kommt noch was. Ja. Liberate Virginia. Under Siege. Under Siege von wem denn? Von WHO oder was? Ja, vom demokratischen Gouverneur oder so wahrscheinlich. Ja, genau, das sind die Demokraten. Das reicht schon. Die Ja, die arbeiten einzige alle Sache, die ich für dazu sagen kann oder den Artikel gelesen haben, ist, in Amerika gibt es ja, wie es in Deutschland ja auch ist, einen Unterschied zwischen dem Bundes- der Bundesregierung und den Staaten, und die Staaten haben an sich das Sagen. Ja, in Amerika ist es noch viel schlimmer eigentlich. Ja, ne? Es ist, in Amerika ist es noch viel ausgeprägter, aber es gibt auch ein paar Ausnahmen, so wie dieser Military Industrial Production Act und solche Sachen. Aber generell ist das so. Ja, deswegen ist die Debatte irgendwie in Deutschland um dieses Thema sehr geprägt von einer Unkenntnis des amerikanischen politischen Systems und nicht des politischen Systems, sondern wie die Leute miteinander reden, sondern wie das System aufgebaut ist, wer was zu entscheiden hat. Und der Präsident hat da die Sonderstellung. Ja, der Präsident kann den Staaten Vorschriften geben, die nicht mal der andere Regierungsinstitutionen denen geben dürfen. Vor allem in Notzeiten. Das ist ja sowieso nochmal eine extra Sache. Aber die Debatte ist halt geprägt dadurch, dass die Staaten alle ihr eigenes Ding machen wollen und sich nicht was überstülpen wollen. Und ja, so ist es halt in Amerika. Ja, ich bin ja glücklicher Abonnent des Pinkstings Newsletter und kriege also solche ab und zu mal so Jammerartikel hier reingeflogen. Hier geht es um die Entscheidung der Leopoldina-Gemeinschaft, wie die heißen, wo die Frau Schmiedl sich da beschwert hat, dass da eben viele Leopolds bei waren, aber keine Ina oder so. Also fand ich echt auch krass. Ja, sind eben mal wieder zu wenig Frauen bei, der Thomas-Anteil größer als der Frauenanteil, genau, die Liste ist auch noch dabei. Ja, sicher, sind mehr Männer dabei. So ist das eben in solchen Wissenschaften, ne? Neues. Ja, Naturwissenschaften ganz oben halt, ne? Ja. Also generell sind ja bei den Ärzten mittlerweile auch mehr Frauen als Männer. Das wirklich das halt, gefunden haben, die in das Gremium passen, so ungefähr. Wie das halt immer so ist, ne? An der oberen Ecke, da sind dann halt nicht die deren Biografien halt jahrelang unterbrochen werden wegen irgendwelchen Kindern. Also. Ja, zwei Frauen, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, also ich. Das kommt immer so vorwurfsvoll rüber, was sie dann schreibt oder so. Aber ich kann mir diese Schuhe irgendwie schon länger nicht mehr anziehen. Ne? Das ist ja irgendwie. Ja, vor allen Dingen, da, ne? Die Analyse, die dahinter steckt, ist ja, dass das als so eine Ungerechtigkeit ist und dass da jemand aussiebt und sich sagt so, ja, aber wir lassen jetzt ja nur die Typen rein. Und das ist ja schon mal vollkommener Schwachsinn. Ne? Also so viel zum Thema hier die Verschwörungstheorien und es hängt alles vom Glauben ab und wie es auch immer läuft, die Leute sehen das immer nur so, wie es in ihr Weltbild passt und so. Und das aber vielleicht ist das eigentlich auch der Ursprung für diese Geschichte, dass jetzt irgendwie warmes Wasser in Schulen soll. Der Tim Räther hat ja geschrieben unten, per Twitter, dass noch nicht mal warmes Wasser in Schulen ist. Jetzt haben sie in NRW, habe ich mitgekriegt, wollen sie warmes Wasser in Schulen verlegen. Ich sag mal so, warmes Wasser kann ja so Viren auch erstmal schön, irgendwie können die auch gut muckelig finden oder so. Ich weiß es nicht genau, ob das irgendwie besser ist als kaltes Wasser. Es gibt auch viel wichtigere Dinge als diesen blöden Corona-Virus. Damit kann man auf jeden Fall alles schon in die Länge ziehen, so die Schuleröffnung zum Beispiel. Erzähl. Es gibt viel wichtigere Dinge als das Coronavirus. Und zwar möchte Hollywood sich wieder mal an einem Klassiker vergehen. Diesmal geht es um den Science-Fiction-Roman Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Bereits verfilmt, Anfang der 80er von David Lynch, mag man denken, was man will über den Film, aber zumindest ja, war er nicht woke. Jetzt gibt es einen neuen Film vom Regisseur der Blade Runner Fortsetzung, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve. Und hier haben wir die Schauspielerin Sharon Duncan Brewster und die wird Liet Kynes spielen, den imperialen Ökologen. Rechts haben wir Max von Sydow, der in dem Lynch-Film Liet Kynes gespielt hat, den imperialen Ökologen. Und Racing in the Swap. Man hat jetzt also hier den doppelten Rittberger der Wokeness vollzogen und hat aus einem alten weißen Mann eine junge schwarze Frau gemacht. Und dann kommen halt so Sachen, Ja, der Regisseur habe gesagt, es gäbe in dem grundlegenden Material zu wenig weibliche Charaktere und er sei immer ein Feminist gewesen und für die Frauen und er will halt diese Rolle für extra für die Frauen schreiben. Mhm. Und außerdem, also Kainz ist jemand, der den Frieden erhält. Frauen sind sehr gut darin, den Frieden zu erhalten. Warum sollte Kainz keine Frau sein? Kainz müsste eigentlich sogar eine Frau sein, weil Frauen das so toll können mit dem Frieden erhalten. Aber ja. Ja, vor allem. Sicher, dass der Mann kein Bundestagsabgeordneter ist. Grauenhaft, echt. Ja, stimmt schon. Ich habe mich eigentlich richtig gefreut auf diesen Film. Nee, das ist durch. Villeneuve beschreibt den Film als ein Narrativ, das den Kapitalismus kritisiert. Okay. Egal, woran du glaubst, die Welt verändert sich und wir werden uns verändern müssen. Und ich glaube, dieses Buch, also Dune, wurde im 20. Jahrhundert geschrieben. Ein entferntes Porträt der Wirklichkeit, der Ölkrise und des Kapitalismus und der Ausbeutung und Überausbeutung der Erde. Ich bin nicht sicher, dass wir das gleiche Buch gelesen haben, Dennis. Ja. Beziehungsweise und ich wollte gerade sagen, weil ich gebe mir nämlich gerade das Hörbuch von Dune, also jetzt von das erste Buch. Das waren ja ein paar. Vorgestern angefangen ist, zum x-ten Mal zu lesen in meinem Leben. Und also es geht ja schon direkt los mit diesem ganzen Kram von wegen, ja hier, du sollst doch für die Bene Gesserits hier nur Töchter zeugen, so, was hast du denn da gemacht und so ein Kram, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Also, wenn du diese komischen Heinis hast, die hier ihre Macht da stärken, indem sie überall strategisch irgendwelche Mädchen da erzeugen, aber das war nicht feministisch genug, oder was? Nee, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber dann wiederum zitieren sie in dem Artikel einen anderen Artikel aus Vanity Fair, wo der Autor schreibt, ja, denkt an, so nach dem Motto, wer ist Paul Atreides? Und dann sagt er, denkt an Greta Thunberg. Sie ist ein Jedi mit einem Diplom aus Hogwarts. Und da regt sich in mir so ein ganz... Ich mag das nicht, wenn sich das in mir regt. Aber jemand, der solche Sätze sagt... grauenhaft. Greta Thunberg, aber ein Jedi mit Diplom aus Hogwarts. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Strafe für gibt, die hart genug ist, sowas zu sagen. Ja, dabei hätte man mit den heutigen Mitteln und so eine schöne Verfilmung von dem Film machen können. Ja. Also deswegen habe ich mich da auch eigentlich richtig drauf gefreut, aber ja, lässt nicht viel hoffen. Ja, und auch eine größere Rolle für die Mutter, also für Jessica Atreides. Die hat eine Riesenrolle in dem Buch. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also, klar, die ist am Ende, ist sie halt Mutter und Priesterin und was, aber sie ist... niemand von denen hat das Buch verstanden. Und dann sagen sie auch noch sowas wie, ja, das sei ja auch ein Aufruf an die Jugend, sich zu engagieren praktisch. Also Paul, sein Vorbild für die Jugend. Und da frage ich mich dann auch wieder, habt ihr nur das erste Buch gelesen? Wisst ihr, was passiert, nachdem ja, ihr Status erreicht? Seid ihr alle irre? Die haben nur das erste Buch gelesen. Natürlich haben die nur das erste Buch gelesen. Aber wahrscheinlich das noch nicht mal richtig. Haben sich von irgendjemandem erklären lassen. Oh Gott. Und jetzt das noch, ja. Soll ich direkt den NPC-Filter einschalten? Funk, ey. Damit wir nicht gestrikt werden? Ja, mach ruhig. Was soll das? Okay. Klingt eh besser als NPC. Was ich nicht mehr hören kann, ist, Frauen, die keine Kinder wollen, keine normalen Frauen sind. Du musst nur auf den richtigen Mann warten und dann wirst du deine Meinung automatisch ändern. Jetzt kann ich ein glückliches Leben führen, weil ich einfach unfruchtbar bin. Jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 Jahren ist kinderlos. Ich weiß ungefähr, seitdem ich 20 bin, dass ich keine Kinder will. Wissen tue ich das bestimmt schon seit ich 16 bin oder sogar früher. In Partnerschaften ist es mir schon mehr als einmal, zweimal um genau zu sein, vorgekommen. Er meinte, willst du irgendwann mal Kinder? Ich habe gesagt, nein! Und dann haben wir uns getrennt. ja, fuck off, was hat denn mein Partner damit zu tun, ob ich Kinder möchte oder nicht? Selbst ein Partner wird daran nichts ändern. Es gibt ja Männer, die auch keine Kinder wollen, denen man das einfach abnimmt. Akademikerinnen bleiben häufiger kinderlos als Nicht-Akademikerinnen. Kann ich nachvollziehen. Für mich persönlich ist meine Karriere sehr wichtig und steht definitiv vor dem Kinderbekommen. Ich habe einfach schon so viel in meinem Studium zu tun. Ja, das ist der Grund und nicht etwa die Sache mit dem Hochheiraten, ne? Dass, dass die feinen Damen sich nicht herablassen, sich mit Männern zu verkehren, die unter ihrem sozialen Status sind. Das hat natürlich überhaupt nichts zu tun. Gar nicht sich festlegen. Ja. Ne, weil so, es geht natürlich nur darum, dass die Karriere da nicht drunter leidet, weil wir alle wissen, dass diese studierten Frauen ja auch ja, das dann nur machen und nicht, wenn sie dann jemanden haben, der über ihrem Status ist, dass sie dann auch wieder aussteigen und da dann auch dafür sorgen, dass es alle möglichen Gaps gibt. Es spielt auch so eine Rolle, dass das evolutionstechnisch so ist, dass oder so gelaufen ist, sagen wir mal so, dass die Frauen sich noch massiv vermehrt haben und die Männer eher nicht so. Also es kommt, glaube ich, auf jeden Vater vier Mütter oder so. Da sind ganz viele Männer dann eben leer aus in so einer Geschichte. Jetzt so 50.000 Jahre etwa. Deswegen haben Frauen vielleicht einfach auch gar nicht so einen Druck oder so. Die können sich ein Kind machen lassen jederzeit, ne? Während die Männer da ein bisschen überlegen müssen, eigentlich. Naja, jederzeit. Ich meine, das ist, glaube ich, schon umgekehrt, aber insofern, dass ja, dass nee, die Frauen brauchen immer eine Frau dazu, ne? Und ja, haben, ja wieso, die Frauen Frau. Brauchen auch einen Mann dazu, aber das ist ja dieses Ding mit dem, dass ja die Männer dann einfach gehen können so und sich nicht mehr drum kümmern brauchen. Also in unserer Welt jetzt nicht mehr, aber früher halt eben schon. Und das liegt ja den Leuten dann ja, es geht ja um den Kopf noch drin, weil die Frauen werden das Kind so schnell nicht los. Ne? Also ganz die Frauen, viele Männer haben sich ja nicht reproduziert. Ne? Ja, aber Fakt. Da, das ist ja dann, deswegen wird darüber auch überhaupt nicht geredet. Und deswegen ist das ja auch egal. Aber, also jetzt in dem Zusammenhang jetzt. Aber dieses Ding von wegen so, ja, hier mit meinem Partner und dann überlege ich mir das ja jetzt. Ja, es ist schon halt eben so, dass sie könnte sich halt immer noch überlegen. Ne? Also das ist so ein Ding, was du diesen Insta-Leuten und so halt eben überhaupt gar nicht erzählen brauchst. Ne? So nach dem Motto, so willst du jetzt oder willst du nicht, das ist vollkommen egal. Das ist wieder nur wichtig irgendwie, was die Frauen irgendwie wollen. Und da regen sie sich dann auch drüber auf, dass Leute sich wundern, wenn die keinen Bock drauf haben, weil es ist ja im Prinzip auch nicht so, dass sie das jederzeit können, sondern die Zeit, wo sie sich wirklich ein Kind machen lassen können, die ist ja jetzt auch nicht so ewig lange. Ne? Also ich meine, im Endeffekt, die Männer, wenn die ein bisschen auf sich aufpassen, können die auch mit 70 Jahren noch irgendwelche Kinder zeugen. Aber bei den Frauen ist halt irgendwann mit 30, dann werden auf jeden Fall die Risiken, dass die Schwangerschaften mit Konflikten verlaufen und so immer höher. Und ja, dann so 10 Jahre später ist dann komplett Schluss. Ne? Also, fucking das ist mir schon klar. Ne? Und wird Vater. Er ist ja. 90. Ja, das war auch nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ja, natürlich können Frauen irgendwie nicht so lange Kinder kriegen, wie Männer welche zeugen können. Das ist schon richtig. Aber ja, die hängen da auch drauf fest auf den Kindern. Also insofern ist die Investition für die Frauen ja viel größer mit den Kindern. Hängen die drauf fest? Aber, ja, weil die das Kind ja behalten müssen. Also ja, im Endeffekt. Das ist ja auch nicht der Punkt, den ich irgendwie machen wollte. Also klar hängen die darauf fest, sie können ja auch vergewaltigt werden und dann das Kind haben. Das war ja früher dann häufig auch der Fall, ne? Dass da irgendwelche Kriegsvergewaltigungen passiert sind, dann hatten die Frauen eben die Kinder von den Eroberern oder wie auch immer. Ne? Ja, was ich auch auf jeden Fall auch so lustig finde in dieser Sache ist, dass sie meinen so, ja, es hängt doch nicht vom Partner ab. Ja, ja, genau. Ganz bestimmt nicht. Das halten sie sich irgendwie vage. Ne? Wenn die Männer das irgendwie angeblich irgendwie festmachen wollen, aber ich glaube, das kenne ich irgendwie auch anders. Ich kenne das immer so, dass die Frauen das festmachen wollten, aber es ist eben eine alte hergekommen, alte hergebrachte Vorstellung oder so, die darf ich sowieso nicht äußern. Ja, im Endeffekt hängt es aber vor allen Dingen von den Frauen ab, ob die das wollen oder nicht. Also schon alleine, selbst wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, hängt es ja von den Frauen ab, ob das hinterher ein Kind wird. Genau. Tun, dass einfach ein Kind da nicht reinpassen würde. Ich glaube, dass das nicht an den Akademikerinnen allein liegt. Mittlerweile sind Frauen eben nicht nur dafür da, um Kinder zu gebären. Viele Frauen wollen einfach Karriere machen. Die Sterilisation bei einer Frau kostet ca. 600 bis 1000 Euro. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse nur, wenn es strenge medizinische Indikationen für den Eingriff gibt. Ich selbst habe für mich die Entscheidung getroffen, mich sterilisieren zu lassen, sobald es finanziell irgendwie passt. 600 bis 1000 Euro ist ein stolzer Preis. Das überrascht mich wenig, denn Verhütungskosten trägt man ja sowieso privat. Die Pille bezahle ich auch allein, Kondome bezahlt man auch allein. Ideal wäre es natürlich, wenn Verhütung einfach komplett von der Krankenkasse übernommen wird. Ja, Lysanne, was wäre denn, wenn du jetzt... Warum? What the fuck, warum? Ich verstehe es nicht. Was soll noch ein Seife? Wasser. Ja, und ich würd da vor allen Dingen auch mal die Meinung von einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin meinetwegen interessieren, ob das alles so cool ist mit dieser Sterilisation. Also ob das alles so problemlos irgendwie stattfinden kann, ohne irgendwelche langfristigen Schäden für die Leute. Ich meine, auch allein schon mit dieser ganzen Hormonkeule, die Pille, so, das wird ja immer noch von diesen Leuten halt so hingestellt, sondern ja, Pille oder nicht Pille. Also ich kenne da auch genug Frauen, für die sich das ganze Leben geändert hat, als sie dieses Scheißding abgesetzt haben. Also die dann viel weniger Probleme hatten mit allen möglichen Sachen, auch stimmungsmäßig und so, weil das ja schon so ist, dass man sich da alle möglichen Hormone in den Körper knallt. Und ja, also das ist halt nicht so, ja, tralala, und ja, ist jetzt meine Wahl und kann ich jetzt machen und hat überhaupt keine Konsequenzen. Das ist ja einfach nur so ein Ding, so, ne, halt wie, esse ich jetzt eine Gurke oder esse ich jetzt eine Banane? So eigentlich, ne, ist ja nur eine Entscheidung, die man irgendwie trifft. Ja, stimmt allerdings. Ja, so ein bisschen, also wie gesagt, mir kommt das so ein bisschen vage vor, so vage, wie der Status vieler Männer in dem Alter auch ist. Oder so, vielleicht hat es damit zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, und dass sie auch bei dieser Akademikernummer halt nur wirklich wieder Partyline, ne, auf einem Ding, nur auf dieses Ding gucken können, nach dem Motto, ja, das ist ja deine Karriereentscheidung, und nicht auf dieses Ding gucken können, was viel offensichtlicher ist, dass sie da ihre Wahlmöglichkeiten wieder schön einschränken, ne? Ich meine, wir haben ja diese ganzen Studien, wie viel Prozent von irgendwelchen Dating-Seiten, die Frauen da irgendwie für okay halten, was irgendwie so ein kleiner Prozentteil ist, und wie viele Leute die Männer da für okay halten, was die Mehrheit ist. Und ja, also das ist auf jeden Fall das Nadelöhr, wo die Leute durch müssen, die Frau im Endeffekt, pun nicht intended. Und ja, und dass sie das noch nicht mal irgendwie sich eingestehen, dass das ihr Ding ist, ihre Standards, ihre soziale Stellung, ihre Auswahl, dass das da alles irgendwie beeinflusst, sondern dass man es immer noch irgendwie so ein bisschen implementieren muss, so, ja, da ist ja doch ein bisschen alle anderen dran schuld an dem Ding und nicht wir selber. Ja, doch, diese Ebene mit meiner Entscheidung und so weiter, das war eigentlich auch schon ein bisschen älter so. Und sich dann aufregen, wenn jemand sagt, die würden auch die Pille danach wie Smarties fressen. Es ist ja auch ihre Entscheidung. Und ja, die Pille danach ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja. Man kann auch als Frau den Mann ein bisschen mitentscheiden lassen oder so. Ne? So ist ja nicht. Und da eben dafür zu kämpfen, dass das nicht der Fall ist. Sozusagen. Ja, die brauchen auch keine Kinder wollen, aber dass sie da direkt wieder so ein Movement draus machen, so als hätte das jetzt die ganze Gesellschaft zu interessieren. Dafür sich aber alle verstanden, sozusagen. Ne? Und sie brauchen natürlich auch einen riesen Thatcher auf den Rücken. Und zwar, ich muss mir das gerade vorstellen mit Männern. So, du machst ein Video mit Männern, so, ja, ich möchte gerne den ganzen Tag Computerspiele spielen in Ruhe. Und möchte keine Beziehungen mehr ans Bein binden und möchte keine Kinder haben und so. Und das ist schon alles okay. So habe ich mich mit arrangiert, bin jetzt auch alt genug irgendwie, dass ich ja nicht mehr so einen Drang habe und so. Und da möchte ich mal sehen, wie das gefeiert wird von Funk irgendwie als großes Movement und dass nicht alle Leute einfach nur sagen so, ja, naja, schön für dich. oder noch im ganzen Gegenteil dann irgendwie das dann noch irgendwie als furchtbares Versagen und traut sich nicht seine Aufgabe zu erfüllen oder so umdeuten und umfabrizieren oder so. Und warum sollte denn auch, Sie reden hier von Partner, ich weiß ja nicht, welche sexuellen Orientierungen die Damen haben oder so, aber Warum soll ein Mann denn mit jemandem zusammen sein, der von vornherein schon sowas sagt wie, aber was hat denn mein Partner damit zu tun? Das zeigt mir doch schon, dass das überhaupt, warum soll ich mir so jemanden in mein Leben holen? Ist doch völliger Unsinn. Also, ist mir irgendwie nicht klar. Ungewollt schwanger werden würdest. Meine Antwort war wie immer, ich würde sofort abtreiben. Und deswegen habe ich mich auch vor über einem halben Jahr sterilisieren lassen. Zwischen 2 und 13% der sterilisierten Frauen bereuen den Eingriff später. Vor allem die, die den Eingriff in sehr jungen Jahren vollzogen haben. Ja, was ist, wenn ich es irgendwann bereue? Dann bereue ich es eben. Das ist meine Reue, mit der muss ich allein klarkommen. Ich muss damit leben und kein anderer sonst. So und so viel Prozent der Frauen haben zu Hause. Die anderen sind ja tot. Das ist wirklich, ey. Die mit den schwarzen Locken erinnert mich irgendwie an einen aus dieser Skeptikerbewegung. Er will mir alles nicht einfallen. Flash forward. Also irgendwie. Flash forward zu in 10 Jahren oder so, wenn die Frau dann das nächste Video macht mit von wegen die Gesellschaft ist schuld, die hat mir dies und jenes eingeredet oder keine Ahnung wie was. Also diese Gruppe Leute, die habe ich jetzt nicht gerade als große, ja, das ist dann eben mein Ding und da muss ich alleine mit klarkommen und das ist auf jeden Fall dann nur meine Verantwortung. dafür sind die nicht bekannt. Also, tut mir furchtbar leid. Heute, darum bekommst du auch keine Sterilisation, weil es könnte sein, dass du es auch bereust. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es später bereuen würde, sondern vielmehr, dass es mich beruhigt, wenn ich weiß, ich bin sterilisiert, es kann nichts mehr passieren, ich kann nicht mehr schwanger werden. Es kann nichts mehr passieren. Also, es kann nichts mehr passieren. Ich komme nicht da. Also. Benutzt doch einfach scheiß Kondome, verdammt nochmal. Wo ist das Problem? Braucht ihr euch auch nicht mit dem Medikamentendreck zu knallen und ja, ich verstehe es nicht. Jens Spahn kann sich vorstellen, die Pflegeversicherung für kinderlose Menschen zu erhöhen. Ja, das ist ja die absolute Frechheit. Ich zahle schon Steuern, von denen Kindergärten bezahlt werden und Schulen. Warum will der mir noch mehr Geld abnehmen? Ich finde, ein demokratisches Land hat nicht das Recht, seine Bürger aufgrund einer persönlichen Entscheidung oder vielleicht auch Nicht-Entscheidung, weil sie gar keine Kinder kriegen konnten, zu diskriminieren. Sie sehen die drei zukünftigen Katzenfrauen. Ja, das finde ich vor allen Dingen ist auch eine super Logik. So. Ich finde, der Staat hat nicht das Recht, ja, aber bei tausend anderen Sachen soll das dann wieder alles passieren oder was? Ich meine, das ist bei jedem Gesetz kannst du das sagen, ja, da wird ja jemand jetzt diskriminiert wegen seiner Entscheidung. So. Denn es kann doch nicht sein, dass wie so eine Umlagefinanzierung funktioniert. Dass nur, weil ich mich jetzt entscheide, irgendwie eine Firma aufzumachen, dass ich dann Steuer bezahlen muss. Oder nur, weil ich mich jetzt entscheide, hier einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, dass ich dann hier Pflichten habe, irgendwie meine Arbeit zu machen. Das kann nicht sein. Nur wegen meiner persönlichen Entscheidung. Das geht doch nicht. Ja, Gesellschaftsvertrag, Mädchen. Also es ist nun mal so. Ja, also klar, in diesen ganzen einzelnen Punkten, da muss man sich halt drüber unterhalten, ob das dann gerecht ist oder ungerecht, aber das müsst ihr euch ja mal genannt drüber machen. Normalerweise seid ihr immer diejenigen, für die alles immer selbstverständlich und einleuchtend ist, weil das 2020 ist und lauter so ein Scheiß, also. Ach. Gerade bei der Pflegeversicherung ist das ist wirklich sehr dämlich. Die haben anscheinend wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie viele Angehörige in der Pflege, in der häuslichen Pflege tatsächlich mit anpacken. Ja, der Witz ist, ich wette, die meinen das sogar so, Bryce. So nach dem Motto, die Leute, die jetzt Kinder haben, die können sich ja dann von den Kindern pflegen lassen und deswegen müssen dann die Leute, die jetzt keine Kinder haben, dann halt eben mehr da rein bezahlen, weil die sich ja dann nicht von ihren Kindern pflegen lassen können. Das ist die Logik dahinter, denke ich mal, die sich Herr Spahn überlegt hat. Fordere mehr Selbstbestimmung für die Frau, dass ich nicht mehr dafür belächelt werde, kritisiert werde oder ausgelacht werde, wenn ich. Das ist die Selbstbestimmung, ja. Das ist die Selbstbestimmung. Dass ihr alle euch das Bild von mir genauso ist, wie ich das haben möchte. Das ist meine Selbstbestimmung. Ja, wenn ein Witz macht über mich. Das ist so gemein wenn von euch. Was, wenn wieder jemand lacht, was passiert denn dann mit der Frau? Der wird dann sterilisiert. Werden vielleicht die Mundwinkel da unten festgetackert oder so. Ja, das ist dieses Ding. Autoritäres Denken ist das. Ich bin erst glücklich, wenn ihr alle nach meiner Pfeife tanzt. So humorlos, auch vor allen Dingen so sich selbst gegenüber so humorlos. Das ist doch irgendwie verkniffen und ja, also da muss man einfach, da muss man mit klarkommen. Das ist so. Das ist nicht nett. Und die Leute sollten sich auch schon Gedanken darüber machen, nett zu sein oder whatever, wenn sie das meinen oder wenn sie sich mit irgendwelchen Leuten gutstellen wollen oder was weiß ich nicht was. Ja, aber nett kommt auch nicht immer unbedingt gut an oder so. Das ist doch aber so. Man kann es halt nicht voraussetzen. Es ist halt teilweise so, dass manche Leute wollen halt nicht freundlich zu einem sein. Und da muss man damit halt leben. Und dann muss man zusehen, dass man von solchen Leuten nicht abhängig wird und gut ist. Ja, und nett finde ich, wie gesagt, auch manche ganz schön langweilig und so. Einen kecken Spruch über die Grenze. Da muss man sich auf die Leute konzentrieren, die freundlich zu einem sind und ist in Ordnung. Mhm. Dann muss man die um sich scharen und gut. Und nee, Funk muss ich mal jetzt ziehen, ist der Funk, oder? Ja. Naja, was heißt, ja, aber ich meine, das ist ja wirklich verbreitet bei diesen Leuten. Also jetzt nicht nur bei Funk, sondern bei diesen bei dieser Femi-Ansicht da halt mit. Das war ja auch diese Tante von der grünen Jugend mit ihr. Ja, die Leute sollen mir nicht sagen, dass ich dick bin oder so. Ne? Und ja, das ist auch nicht nett und ich würde es ja auch nicht sagen, aber ja, sollen sie du kannst es halt nicht erwarten. Manche Leute, die wollen einen halt ärgern und dann kommen die halt zu solchen Sachen und dann muss man entweder drüberstehen oder man muss was an sich ändern, dass man nicht mehr so dick ist und da hat man einen Einfluss drauf, liebe Ricarda oder wie die hieß, ja, Ricarda ist, glaube ich. Du musst mehrgewichtig sagen, ne? Ja, aber die Lösung dieser Leute ist immer, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich ändere mich oder wir ändern die ganze Gesellschaft. Ja, das Einfachste wäre natürlich einfach, die ganze Gesellschaft zu ändern, weil ich bin ja so gut, so wie ich bin. Liebsten schneller. Sage, dass ich keine Kinder haben will. Gewollte Kinderlosigkeit bei Frauen ist eines der letzten großen Tabus. Dass es normaler wird. Die Gesellschaft soll verstehen, dass kinderfreie Menschen auch einfach so glücklich sein können. Also, das ist eins der letzten großen Tabus. Tabu, weißt du, was das bedeutet, was du da redest? Also ich meine, dass man nicht darüber reden darf. Und ja, weißt du, die größten Tabus, das sind die mit öffentlich-rechtlichen Mitteln weggesendet werden. Das sind die ganzen Tabus. Und ich wette, da sind auch ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, sowas darf nicht mehr gesagt werden. Ich bin dagegen, dass Frauen über Sterilisation reden dürfen. Das muss mit Gesetzen unterbunden werden. Oder? Kann ich mir vorstellen. Da sind garantiert Unmengen Leute gekommen und haben dann. Ja, vor allem diese Show, die sagt doch wirklich jedem Mann, ey, wir brauchen euch nicht. Ja, das ist ja in Ordnung. Wir brauchen zwar irgendwie einen Samen mit, um sich fortzupflanzen, aber. Da brauchen wir eigentlich auch nicht. Also, wir brauchen die sowieso auch nicht, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Trend in der Gegenbewegung, ist, dass viele Männer sich auch so zeigen, so nach dem Motto, brauche ich auch nicht. Ne? Ist ja auch nicht schöner, aber würde ich jetzt normale Reaktion empfinden. Ne? Cool. Boah, ey. Ja, unglaublich unsympathisch. Schrecklich. Ja, echt unlocker, ne? Ja. Es ist doch auch kein definierendes Ding, ob ich Kinder kriegen kann oder nicht. Also ist da nicht irgendwie. Das ist nicht eine von den ersten drei Sachen, die mir einfallen würde, wenn ich irgendwie was auf meine Visitenkarten schreiben sollte oder. Das ist auch wieder so ein bisschen, das ist halt auch mit der Queer-Geschichte. Akzeptanz ist freiwillig, natürlich, erstmal. Du kannst natürlich Toleranz vorschreiben und all das, aber Akzeptanz bleibt freiwillig. Ob das jetzt jemand gut findet, dass du dich sterilisieren lässt oder nicht, oder dass du schwul bist oder dass du lesbisch bist, aber irgendwo ist das doch Privatsache. Es ist doch überhaupt nicht so wichtig, das ständig ins Licht zu zerren und zu sagen, hier, guck da und guck hier und guck. Ja, genau, so überhaupt nicht. So ein bisschen auch damit, dass es irgendwie andere Leute machen würden. Ne? Und alle müssen über meine Narben irgendwie müssen sagen, oh, wie schlimm ist das denn? Das tut mir ja leid für dich. Und dir geht's aber schlecht. Grauen. Klar, wenn du den Pastor fragst, dann wird dir das sagen, dass er das nicht gut findet und so. Aber sonst meckert doch da irgendwie keiner drüber. Das weiß auch kein Mensch. Die Krankenschwester, wenn du zum siebten Mal da bist oder so. Daran muss auch nicht sagen, wo das Ding, aber Aber wer ein bisschen Spaß haben will, der soll sich bitte auch die Kommentare unter dem Video mal anschauen. Die sind recht eindeutig. Ja, und ich habe gestern, naiv wie ich bin, gedacht, guckst du mal in dieses Konzert rein, was Lady Gaga organisiert hat. Ich kannte niemanden da, es war ein bisschen merkwürdig irgendwie alles. Ab und zu kam mal jemand vorbei, der mir entfernt bekannt vorkam, wie Sheryl Crow oder so, aber die meisten Leute kannte ich nicht und die haben mir auch musikalisch gar nichts gesagt. Und ich wollte dann nicht bis morgens früh aufbleiben, um dann die Rolling Stones oder Paul McCartney irgendwie im Morgenrock am Klavier zu sehen oder so. Und ich habe als Tänzer da, ja, reingeguckt und das habe ich mir schon mal zurecht gespart, auf jeden Fall. Weiß nicht, was mit dem los war. Naja, aber irgendwann ist mir das hier halt mittendrin aufgefallen. Es war ein Beitrag von einer Frau, die sammelt Spenden von Tampons und Binden und verschickt die dann an Menschen, die keine haben. Finde ich eine grundsätzlich löbliche Geschichte. Was ich nicht verstehe, ist, sie sagt, die Nachfrage nach dem Zeug sei hochgegangen. Seit Covid-19. Ich meine, vielleicht in Amerika so, dass mehr von arbeitslos werden. Und ja, höherer Blutdruck oder so, wer weiß, ne? Die Universität. Können sich welche zu kaufen gerade oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber die Amerikaner sind ja viel arbeitslos geworden, ne? Ja, eben. Zug sofort, ja. Aber ja, halt auch, ich finde es faszinierend, wie beeindruckend, wie die bei jedem Ding sofort ihren Winkel finden. Und sich da reinschieben und sagen, guck mal hier, ne, wir brauchen mehr kostenlose Menstruationsprodukte, hallo. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich diese Tante, die das macht, macht das ja auch nicht seit gestern oder seit Corona, sondern sie macht das ja, hat das vorher schon gemacht und wird auch diese Pink-Tanks-Geschichten und so. Da kannst du immer wieder Möglichkeiten finden, ne? Auch hier bei Leopoldina oder so zum Beispiel hatten wir ja ganz schön. Ja, auch dasselbe. Ja, war nur so eine Beobachtung während eines sehr, sehr mauen Konzerts. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Warum sind Frauen im E-Sport unterrepräsentiert? Fragt die Welt. E-Sport ist ja im Moment ein bisschen exponiert. Letzte Woche lief bei Sport 1 Counter-Strike und so. Okay. Jetzt kommt natürlich in dem Zusammenhang auch gleich die Frage, warum sind es so viele Männer? Warum sind es so wenig Frauen? Ja, kann ja nur ein Grund sein eigentlich, ne? Nein, also grundsätzlich könnte man einfach mal in die gesamte Sportwelt gucken und schauen, wie es da aussieht und sagen, oh, guck mal, das scheint in der E-Sportwelt ähnlich zu sein wie beim echten Sport. Keine Ahnung, also wäre jetzt so meine erste Idee und halt nicht, sind Frauen die schlechteren Gamer, wird hier gefragt. Und dann wird halt gesagt, nee, angeblich nicht. Es geht angeblich darum, wie viel Zeit man in Gaming investiert. Und Männer, die halt im Top-Bereich unterwegs sind, grundsätzlich machen das 15 Stunden die Woche oder halt dann entsprechend im richtig hohen Bereich halt auch noch länger. Und Frauen haben irgendwie nämlich nicht so viel Bock und spielen 15 Stunden weniger als die Männer im Endeffekt. Und erreichen deswegen selten ein professionelles Level. Und dann haben sie hier ein Beispiel, haben ein Mädel aus Österreich, das halt in einem Männerteam spielt. Aber sie sagt halt, das ist die einzige Möglichkeit, sozusagen professionell zu spielen, weil halt, es gibt zwar reine Frauenteams, aber die sind oft halt zusammengecastet, einfach damit man ein Frauenteam hat. Und in fast keinem E-Sport gelingt solchen reinen Frauenteams das Vordringen in die Welten, die Männer da vorlegen. Eine Frauenliga lohnt sich nicht, wahrscheinlich sind da noch zu wenig oder was. Ja, das ist aber halt auch gefährlich. Das sieht man ja jetzt gerade wieder bei der Formel 1. Da gibt es ja auch jetzt diese W-Series. Im letzten Jahr gab es die, wo halt nur Frauen gefahren sind. Und es war halt so ein bisschen wie jemandem zu nahe treten, so ein bisschen wie Frauenfußball, halt langsamer und weniger aggressiv. Guckt keiner auch was. Hat halt auch niemanden interessiert. Also, ich habe das ja schon mehrmals an dieser Stelle gesagt, wenn es Frauen gäbe, die im E-Sport das bringen könnten oder in der Formel 1 oder sonst wo, die könnten sich aussuchen, für welches Team sie spielen. Die könnten sich ihre Sponsoren aussuchen, die könnten sich ihre Gehälter aussuchen. Weil wenn du es schaffen würdest, einen Frauenclan aufzustellen, der in einem wichtigen Spiel halt hoch oben mitspielt in der Top-Liga und Männer regelmäßig besiegt, dann ist das eine der größten Sponsoring- und Geldquellen, die du dir reinziehen kannst. Ja. Im Gegensatz zur marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Dieses hier ist schon ein bisschen älter, aber ich habe das auf jeden Fall jetzt diese Woche gefunden, weil ich einen Namen gegoogelt habe, werde ich gleich darauf eingehen, wenn wir den hier sehen. Auf jeden Fall, das ist hier die Liste der die Größen der Antideutschen und ihre Querverbindung. Ein reaktionäres Who is Who. Also die marxistisch-leninistische Partei bezeichnet Menschen als Antideutsch und scheinbar als Beleidigung. Und weil die zionistisch angeblich sind. Und das fand ich halt in Bezug auf Hufeisentheorie ganz interessant, dass das hier die marxistisch-leninistische Partei ausgerechnet sich über solche Dinge aufregt. Und die haben jetzt hier also so diverse Leute hier drin, unter anderem auch den Sebastian Bartoszek, an den erinnert sich vielleicht der ein oder andere auch noch. Ich kenne den aus dieser Atheisten-Humanisten-Szene ursprünglich und ich hatte auch mal so einen Gastbeitrag für ihn geschrieben, wo es um Gamergate ging. Ich kenne ihn aus seinem Axel Stoll-Enthüllungsvideo. Genau, da hat das Axel Stoll-Video gemacht. Erzählt uns von Schule zu Schule und gibt da irgendwie sozusagen Erklärungen, wie das funktioniert mit den Verschwörungstheorien oder so, glaube ich, ne? Und dann steht hier Volker Beck mit auf der Liste der Grünen-Abgeordnete. Und ich bin aber darauf gestoßen, weil ich diesen Herrn hier gegoogelt habe, den Herrn Wertmüller. Und den hatte ich nämlich letzte Woche in so einer Online-Veranstaltung erlebt. Und da ging es eigentlich um Rechtsextremismus. Und der gute Mann ist hier in Niedersachsen von der Verdi. Und die MLPD richtet sich hier drüber auf, dass der gute Mann halt die MLPD aus der Verdi raushalten will und von irgendwelchen Polizei hier den Demonstrationen gegen das Polizeigesetz. Weil diese MLPD, muss man halt wissen, hier in Hannover, bei diesen ganzen Sachen, die so ein bisschen linke Spektrum sind, da sind die immer ziemlich stark vertreten. Also dafür, dass es halt so ein kleiner Club irgendwie ist, da sind die bei jeder Scheiße da irgendwie mit dabei. Ja, bei uns auch. Und wie ein Geldgeber größer, hast du mal gesagt, glaube ich. Ja, Price hat das mal gesagt, aber ich wusste das auch schon vorher. Dass die MLPD ist eine ganz seltsame Partei, auf jeden Fall. Also der ist ja ein richtiger Popcorn-Artikel hier. Ich genieße den richtig. Ja, das ist wohl wahr, ja. Und ich fand das halt ganz lustig, weil, wie gesagt, dieser Herr Wertmüller hatte da eigentlich über Neurechte und sowas geredet. Und ja, und deswegen, ich hatte seinen Namen gegoogelt und hatte eigentlich gedacht, dass ich, ja, keine Ahnung, was finde. Und dann hier diesen MLPD-Artikel, als Motto, ja, ist ganz böse. Und das fand ich halt so in dem Bezug auf, was ist jetzt schlimmer, Rechtsextremismus, Linksextremismus und diese Sache mit der Hufeisentheorie, fand ich das halt ganz bemerkenswert, dass ich den ja ausgerechnet halt auf so einer linksextremen Seite hier jetzt finde, dass die sich über den aufregen. Und sich halt eben auch noch irgendwie über Israel aufregen und über irgendwelche Antideutschen und die Leute hier als Antideutsche bezeichnen. Also fand ich schon ziemlich gut. Hast du da eben oben drüber Henrik M. Broder gelesen? Nee, unten drunter war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Drunter, Ja, genau, den haben sie auch drin. Der ist scheinbar auch antideutsch. Ja, aber wie? Also, ist das ein Jude oder was? Wie kann man denn auf der einen Seite Antideutsche sein, aber dann ultra-rechts? Macht da eine steile Karriere von der Herausgabe? Was? Aber die St. Pauli-Nachricht. Ich verstehe nicht, haben die jetzt antideutsch vom, von dem, was ist denn die Definition von antideutsch? Ja, die Leute, die sie nicht mögen, beziehen sich ja auf Laura Klaas im Magazin. Das ist, glaube ich, auch so was gewisse YouTuber ganz gerne als Quelle verwenden. Das Lower Class Magazin. Und Hagali, ist das sowas wie Hengame? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Online-Geschichte, also was der Typ jetzt selber gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, er hatte irgendwie mal was gemeint von wegen. War die Antonio-Stiftung? Ja, dieser der okay. Chef vom Verfassungsschutz, ja, das werfen sie ihm ja auch vor. Und das ist auch einer von den Antideutschen scheinbar, der Herr Kramer. Und ich wusste auch noch gar nicht, dass der mal in der CDU und in der FDP war. Also war mir neu, der von der Amadeus und Hirne Stiftung. Aber ja, bei dieser ganzen Geschichte war auch eine noch mit dabei, die, also jetzt bei dieser Veranstaltung war noch eine mit dabei, die dieses mobile Beratungsbüro Rechtsextremismus in Niedersachsen irgendwie mitbetreut. Und also die Scheiße, die diese von sich gegeben hatte, wollte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das war nämlich alles so halb irgendwie beschrieben. Also sie hat zum Beispiel irgendwie gesagt, so, ja, und dann fragen mich die Leute auch irgendwie, wenn in der Kita eine bei der IB ist, dann mache ich eine Beratung und dann fragen mich die Eltern hier und da und sie hat aber nie irgendwie mal gesagt, was dann die Beratung überhaupt ist, ne? Also was man den Leuten dann da sagt, so schmeißt du die raus oder was die Leute dann da fragen, wie soll ich die loswerden oder was weiß ich nicht was, ne? Das war alles nur so im luftleeren Raum ohne irgendwelchen Kontext immer so hingetan, so nach dem Motto so, ja, und das, was ich mache, ist ja total wichtig bei hier und da und dort, ne? Und dann auch immer dieses Ding von wegen die Grenzen des Sagbaren, das ist ja auch irgendwie so ein Standardspruch bei diesen Heinis und das wurde auch wieder überhaupt nicht ausgeführt, was da jetzt genau die Grenzen des Sagbaren, das Problem da jetzt ist und wie man da jetzt gegen, was man da jetzt gegen vorgehen sollte oder so, sondern es wird alles so schön schwammig gelassen, damit dann jeder wieder so schön das da einsetzen kann, ne, was er gerade für richtig hält. Und ja, fand ich unmöglich. Den Kram. Aber ja, kennt man ja. Und dann hier, wie heißt es, Fritz-Feed? Jo, so eine neue Plattform, die angeblich rechte Propaganda macht. Jetzt wo Buzzfeed zu ist, so Fritz-Feed dann. In diese Bresche springen. Ja, aber was heißt angeblich? Wenn ich mir das ja durchlese und wenn das eine zutreffende Beschreibung hier ist, dann würde ich dem schon zustimmen, dass das Propaganda machen soll. Was die Leute dann hier wahrscheinlich wieder nicht einsehen, ist, dass ihr komisches Buzzfeed, wo das ja drauf angelegt ist, halt auch ja alle möglichen progressiven Sachen da salonfähig machen wollte und auch erfolgreich gemacht hat. Und jetzt haben sie halt irgendwelchen Kram auf der rechten Seite, die das auch probieren wollen. Und ja, das macht echt so eine Gesinnungskontrolle mit irgendwie, wer dabei ist und was die früher gemacht haben und weiß nicht. Ja, was. Genau. Genauso Sachen, was man bei deren, das fand ich halt auch so lustig jetzt bei diesem Online-Event, wo ich gerade von erzählt hatte. Weil das war dann auch wieder so ein Ding, so nach dem Motto, ja, das Netzwerk der neuen Rechten. Und dann sagen sie so, ja, die neuen Rechten, die haben ja diese Verschwörung da mit dem Soros und so. Und das erst sagst du das und dann machst du eine halbstündige Aufzählung, wer da irgendwie mit wem irgendwie zusammenhängt und was die angeblich alles wollen. Ne? Wo ich mir denke so, ey Leute, das ist doch genau dieselbe Scheiße. Ne? Die Rechten ja. Sagen, der Soros ist blöd und das mag meinetwegen auch zu Unrecht sein an manchen Stellen oder zu Recht an anderen Stellen oder keine Ahnung. Und ihr stellt euch hin und sagt, ja hier, da ist ja der und der spricht mit dem und dem. Und so impliziert so nach dem Motto, ja, das ist doch alles nichts Gutes, was die wollen. Ja, schön. Das ist auch sicherlich, das kann auch alles sein. Aber dann müsst ihr euch nicht irgendwie aufspielen, so nach dem Motto. Weil im Endeffekt, man kann es alles so zusammenfassen mit, ja, die sind doof. Sagen wir und deswegen ist es richtig und die anderen machen das auch. Die sagen auch, ja, die sind doof und das sagen wir und deswegen ist es richtig. Ja, wenn die einen sich ein paar Zettel auf den Namen schreiben, dann ist es Recherche und wenn die anderen sich ein paar Zettel auf den Namen auf den Zettel schreiben, sind das Todeslisten. Ne? Ja, das auch, ja. Ja. Propagandaschlacht ist in vollem Gange, würde ich sagen. Ja, genau. Und also ich meine, das ist schon, ich finde, das ist auch eine super beschissene Idee, dieses Fritz-Feed. Und wenn sie da mit ihrem komischen, ihrem komischen Dreck, was sie da irgendwie da verzapfen wollen und wo sie die Leute da irgendwie draufstoßen wollen. Ja, aber so ein Hip-Style, das ist dann auch verarschen, ne? Ja, das ist halt auch Quatsch, aber genauso ist halt auch Quatsch, dieser ganze Kram, was BuzzFeed halt eben macht. Und ich kann es absolut verstehen, dass sie das als Erfolgsrezept verstanden haben und dann da auch gerne sowas irgendwie aufziehen wollen. Also, aber ja, ich meine, dieser Artikel ist halt auch nur so, ja, guck mal, was die machen, das sind ja die Bösen. Und die machen einfach das, was wir machen, aber die sind die Bösen. Im Quellcode haben sie nachvollzogen, wer denn da der Autor sein könnte und sowas. Ja, irgendwas mit der AfD. Wenn man sich die Seite mal anguckt, ne, 16 witzige eBay-Kleinanzeigen, die dir Tränen in die Augen treiben werden. Okay. 5 Dinge, die anderen Parteien der AfD vorwerfen, obwohl die sie ständig selber machen. Was? 20 linke WG-Anzeigen, bei denen du dich fragst, was mit diesen Leuten nicht stimmt. 9 Gründe, warum sich auch Patrioten für mehr Top Umwelt 10, Top 5 einsetzen. Also, ja, Ahnung, eben, das ist halt eine Anspielung auf Basti. Und ziemlich dämlich und an sich zum Schmunzeln, würde ich sagen. Ja, aber es ist halt das Basti-Ding, 1:1. Ne? Nur halt mit diesem rechten Dreil anstatt mit dem linken Dreil. Und deren Analyse von dem Ganzen ist, guck mal, das machen Rechte, ist es nicht schlimm. Ja, das fand ich auch ganz nett. Das war mal nicht was für ein Ebel. Das ist leider heute nicht da. Dieser Till Strengel schreibt hier: Ein Tag Diskussion mit Liberalos und kein ideologisches Argument, sondern nur irgendwelche Grafen, die Überlegenheit des Kapitalismus demonstrieren sollen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber die Argumente sind schon schwach. Kein ideologisches Argument, sondern nur irgendwelche Grafen. Nie was beweisen, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich, genau. Dann geht es hier um über Probleme mit Marxismus und so weiter, natürlich, was in der Sowjetunion passiert ist. Und Der sagt da bitte nochmal hoch, bitte nochmal kurz hoch. Ja, wohin soll ich? Er wird gefragt. Hier, die Sowjetunion hat die Industrialisierung nachgeahmt, sagt Lars Stern. Aber die Verelendung wie in Westeuropa nicht, sagt er. Jetzt haben wir, was lernen die denn in der Schule heute? Es gab in der Sowjetunion, nee. Ging es den Leuten schlechter als in... Es ist doch nicht zu glauben. So. Jemals von so Sachen wie diesem Holodomor gibt es für die Millionen politischen Gefangenen Belege? Gemeint ist der Gulag oder was, ne? Ja. Gibt es dafür Belege? Ist der irre? Nee, ich glaube in der SPD. Den Holocaust leugnen? Ich meine, oh Gott. Ja. Umstritten. Ja. Das ist gut umstritten. Ja, je Millionen, desto weniger umstritten, glaube ich. Jetzt habe ich hier die Pointe schon vorweggenommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Werbespot in China, scheinbar. Den kennen wir doch. Ich glaube nicht. Brauche ich einen Ton, ne? Da kommt dann hier der Schwarze und pfeift. Also ich habe jetzt den Ton mal ausgelassen, weil doch so eine Musik läuft. Ich weiß nicht, ob da irgendwer Copyright dran hat, aber vorsichtig, haben wir auf jeden Fall da gerade gepfiffen, der Schwarze. Ja, achso. Und jetzt hat ihn die Asiatin in die Waschmaschine gesteckt, für die Leute, die uns jetzt... verteidigt, der wollte vielleicht irgendwie hat was, ein hat Tanzen vielleicht oder wie. Gesagt, wie sie heißt, wo sie herkommt und da hat sie ihm gleich die Grenze gezeigt. Ja, das ist ein Toploader, ist was Besonderes. Und jetzt gibt es komische Geräusche aus der Maschine. So, Geräusche. Ja, und jetzt kommt der saubere Asiate wieder raus. Oh, aus der geil. Maschine. Ganze dreckige Haut abgewaschen. Super. Das ist aber nicht der gleiche Schauspieler. Ganz nicht. Weil gab es da nicht mal sowas mit Darth oder sowas ähnliches, wo drei verschiedene Frauen, die sich T-Shirt ausziehen, nee, keine Ahnung, die sich ein T-Shirt ausziehen lassen und dann immer eine andere darunter erscheint. Da gab es einen richtigen Shitstorm für. Ich kenne nur dieses Michael Jackson-Video. Ist auch so ähnlich. Ja, ja, und das vor dem Hintergrund, was in China gerade passiert mit ausländischen Leuten, die dort sind. Und mit Schwarzen insbesondere. Weil der größte Anteil an illegalen Leuten, die sich in China aufhalten, sind Schwarze. Es ist einfach das Problem. Und die Chinesen, die sagen da einfach knallhart, ja, Peng. Jeder Kunde muss halt so ein Gesundheitszertifikat mit einer App nachweisen und wenn Kundschaft bedient werden, die diese App nicht haben, dann kommt das, dann wird der Laden einfach eiskalt dicht gemacht und die Chinesen, die sagen einfach, ist mir egal, ich frage dich gar nicht mehr, einfach alle Schwarzen dürfen nicht mehr rein in den Laden, Peng. Das ist schon hart. Und wer ist jetzt dieser Peng, von dem du da gerade geredet hast? Ist das der Vorsitzende von der KP, oder? Peng. Der sieht so ein bisschen aus wie Winnie Pooh. Ja, Winnie Pooh ist gut. Mm-hmm. Oh je. Und das ist ja auch ein Video, das fahre ich jetzt nicht ab. Hier geht es nur um Anneliese. Um Massengeschmack TV und den unseren besten Freund, den König der gelben Angst. Ja, aber das Ding ist ja, Massengeschmack TV, so haben die sich ja nur genannt, damit die Leute nicht merken, was sie wirklich sind. Ja, ja, wahrscheinlich. Das weißt du, willst du, ja. Und also der Wolfgang M. Schmidt von die Filmanalyse, wir haben ja auch schon uns durch ein paar von seinen Videos gequält und die sind richtig gestellt, wie ich da einfach mal behaupten will. Nicht nur kommentiert, sondern auch richtig gestellt. Und der hatte ja auch Beiträge produziert für Massengeschmack TV, wo er, ich glaube, irgendwelche YouTuber irgendwie da analysiert hat, die Phänomene, die darstellen oder so. Ich kann mich da noch erinnern, irgendwie an Drachenlord oder so, wo er da irgendwie mal was dazu gesagt hat. Und der hat jetzt scheinbar, also laut Aussage von dem Holger Kreimer ja von Massengeschmack TV, hat dieser Wolfgang M. Schmidt einseitig die Zusammenarbeit beendet und zwar aus dem Grund, dass ja, der Holger mit dem, mit diesem Heini von den Linken, fällt gerade sein Name gleich ein. Radke, genau, ja. Dass er mit dem zusammen, dass er den einfach nur interviewt hat zu seiner Sicht halt, dem, was ihm da irgendwie widerfahren ist, aus seiner Ansicht nach. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und ja, genau, das war dann, wo jetzt irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass man irgendwie meint, so ja, und der wurde dann irgendwie von die IB fand die dann gut und deswegen darf man dann, also ich kann es dann nicht mehr vorlesen, diesen Ausschnitt aus der Mail, die er wohl geschickt hat. Ich bin ja bekanntlich gegen Zensur, daran hat sich nichts geändert. Doch ich möchte in gewissen unguten Nachbarschaften einfach nicht auftauchen. Übersetzung von meiner Seite, ich bin gegen Zensur. Ich bin für Zensur. Ich kann nachvollziehen, dass du in deiner Sendung auch Positionen zu Wort kommen lässt, die sonst eher nicht vertreten sind. Doch für mich hat das Grenzen, eine davon heißt zum Beispiel Tom Radke, der mit den faschistischen Identitären kooperiert. Es gibt viele seriöse Kritiker von Fridays for Future. Radke ist keiner. Und es ist kein Wunder, dass Identitäre wie Martin Sellner ihn auch interviewt haben, dass du Radke interviewt hast und ihm damit eine Plattform geboten hast. Und das Plattform-Ding, das Wunderbare. Ne? Ich bin ja nicht für Zensur. Ich bin ja nur dafür, dass den schlechten Leuten keine Plattform geboten wird. Und hier geht es nicht darum, ob du auch kritische Fragen gestellt hast, habe ich erst gestern bemerkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann dieses Ding halt eben. Ne? Also ja, die Leute müssen es halt selber wissen, mit wem sie sich unterhalten wollen. Und ich finde es eigentlich generell alles in Ordnung, wer da mit wem meint, irgendwie reden zu müssen. Ich sehe mich nicht in der Pflicht, mit irgendwelchen Leuten unbedingt reden zu müssen. Auch nicht mit Leuten, über die ich rede. Das kann jeder handhaben, wie er möchte. Ich fand es aber auch ganz okay, dass der Holger noch gesagt hat, was er da für eine Vermutung hat, nämlich dass er eben bei einem anderen Magazin anfängt und dass er möglicherweise da, dass der Anspruch ist oder so. Ja, also das ist ja in irgendwelchen Kreisen, wenn er da auch irgendwie in diesem anderen Zitat, ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell finde, wo er irgendwas mit Antifaschismus sagt. War das dieses hier? Ah ja, genau. Der Antifaschismus ist eines meiner Dogmen. Und die Vorstellung, dass ich theoretisch gleich im Anschluss an das Radke-Interview und meiner Medienanalyse hätte kommen können, was zufällig nicht der Fall war, ist mir unheimlich und nicht akzeptabel. Wir Ja, müssen eine also. Playlist machen. Immer ein Schmidt-Video und dann ein Nazi-Video. Ein Schmidt-Video und dann wieder ein Nazi-Video. Ja, und vor allen Dingen, als ob da irgendjemand, das eine ist halt ein, also wenn überhaupt, lieber Wolfgang M. Schmidt, könnte ich das verstehen, wenn sich jetzt hier die Massengeschmack-Leute von deinen komischen, der Liberalismus ist böse, was übrigens auch die identitäre Bewegung so sieht. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich meine, der macht Videos über hier, das eine Ding war dieses mit Eyes Wide Shut, dem Film von Stanley Kubrick, wo er, der Titel von seiner Analyse war nicht liberal, Doppelpunkt. Und dann Eyes Wide Shut irgendwie. Und da lässt er sich tierisch drüber aus, wie toll das doch ist, dass dieser Film nicht liberal ist, weil ja dieses Liberal so unglaublich schlimm ist. Aber die identitäre Bewegung, ne, mit ihrem super tollen Dugin, der so ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, was du auch prima zitieren könntest, Wolfgang. Das könntest du super zitieren. Ne, da steht das nämlich auch drin, dass das mit dem Liberalismus alles total scheiße ist und so. Passt prima in dein Weltbild, ja. Antifaschismus. Antifaschismus ist ein Riesenproblem und Antifaschismus ist deswegen ein Riesenproblem, nicht weil Faschismus toll ist oder so, weil man ihn nicht bekämpfen sollte oder so, sondern weil dieses Antifaschismus, wenn das eine deiner Dogmen ist und du dann auf jeden Bullshit irgendwie jedem hinterherläuft und dir jedem irgendwie dann glauben musst, der dann auf jemanden zeigt und sagt, da ist der Faschist. Und das alles dann ohne alles nur auf Hexenjagdformel dann irgendwie basiert. Und ohne irgendwie den Leuten einzuräumen, dass man sie vielleicht missverstanden hat oder die Sachen für sich zu sehen, einzelne Punkte, die die Leute haben oder diese ganzen Dinge, dann ist das ein Riesenproblem, mein Lieber. Ja, man könnte auch sagen, ich schreibe dafür Geld oder so. Ich weiß nicht genau, was der Auftraggeber sonst noch alles macht. Also als ich, sondern immer gleich so eine ideologische, ja, so eine Brücke geschlagen. Ich meine, wirklich. Ja, Kirchen werden unruhig, kann ich schnell abhandeln. Erstmal muss ich mich noch entschuldigen für letzte Woche, dass ich da wohl diesen polnischen, was war das, Kardinal oder so, mit den Tausenden von Kinderpornos habe ich scheinbar wieder auferstehen lassen. Das war aber schon ein paar Jahre Oh. alt, das Ding. Aber es war ja Ostern, von daher passte das ja thematisch ganz gut. Und danke für den Hinweis da auf jeden Fall nochmal in den Kommentaren auf diesen Sachverhalt. Und hier geht es einfach nur nochmal darum, dass er jetzt diese Corona-Lockerung die Kirchen erstmal nicht betreffen soll und dass sie jetzt wohl auch mit den Klagen nur insoweit erfolgreich waren, dass man halt gesagt hat, ja, man kann jetzt nicht pauschal irgendwie sagen, dass es zubleibt, sondern das müsste dann schon irgendwie vom Einzelfall dann abhängig gemacht werden. Und man kann jetzt nicht Ja. einfach pauschal alles irgendwie untersagen. Und ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall wird in diesem Artikel auch Herr Masiak zitiert und dieses Ding mit dem Ramadan und so, wo ja auch schon viele Leute jetzt drüber geredet haben. Also Herr Masiak sagt ja, das ist ja überhaupt kein Problem und da müssen wir uns natürlich unterordnen und so. Und dann halt hier auf Distanz bleiben, auch wenn es schwerfällt. Aber das Ding ist natürlich, dass der Herr Masiak hier vom Zentralrat der Muslime, auch wenn das immer jetzt bei den Unwissenden so ein bisschen so klingt, als würde der irgendwie die Muslime in Deutschland vertreten. Der Masiak vertritt halt einen winzig kleinen Verband, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was halt so eine DITIB und so an Mitgliedern hat. Und ja, es wird natürlich spannend dann werden, wie diese Leute sich dann da verhalten. Und da gab es ja diese Woche auch schon alle möglichen Videos aus den Ländern, wo da irgendwelche Leute halt eben die Eingangstüren von der Moschee abgeleckt haben und sich darüber aufgeregt haben, dass das ja alles nur kein Problem ist mit dem Corona-Kram und so. Und ja, weil solche Szenen auch in Deutschland haben, das wird spannend werden, wie sich das da so verhält. Also ich bin da noch nicht so, dass ich sage, das wird auf jeden Fall so sein, dass dass die Leute hier machen, was sie wollen, aber ja, ich halte es jetzt auch nicht für super weit hergeholt. Man kann öffnen, man kann seinen Gottesdienst auch ohne Öffentlichkeit machen. Hat nur keinen Sinn, ne? Ja, sie schreiben das schon und das stimmt ja auch, ne? Also sie schreiben halt Religionsfreiheit und die trampt in Deutschland ja sowieso so einiges und sagen halt eben auch, dass manche Religionen das halt voraussetzen, dass man sich da irgendwie trifft. Und ja, das kann man schon so herleiten. Also dafür weiß ich schon genug über dieses Land und die Einstellung von diesem Land zu den Religionsgemeinschaften, um halt eben zu wissen, dass das schon so ausgelegt werden kann. Ja, und ja, dann auch wird. Ja, das war jetzt mit dem Stickstoffoxid-Experten vom Fokus. Den Beitrag habe ich jetzt wirklich nicht mehr mit reingenommen, weil den hatten wir Ja, ich letzte habe Woche mir das angeguckt. in Es deiner gab ja Art. letzte Woche schon die Meldung, dass er irgendwie, dass er eine nicht geringere Feinstaubmenge oder was gefunden haben. Das hat sich nicht gesenkt durch weniger Verkehr, der durch das Corona-Problem entstanden ist, also die geringere, ja, die Abnahme. Und hier wird jetzt gesagt, dass das irgendwie alles Quatsch gewesen wäre. Ja, vor allem der Experte eben mit Stickoxidwerten rumhantiert, obwohl er doch von Feinstaub redet und überhaupt wäre er auch ein relativ zweifelhafter Experte und so weiter. Und ja, also hundertprozentig überzeugt hat mich der Artikel nicht, aber er hat schon ein paar Punkte gemacht, sodass ich mich gefragt habe, ob die Stadt Stuttgart jetzt vielleicht reingefallen ist auf den Fokus. Der Fokus hat ja geschrieben, es gibt, das Problem ist nicht existent oder so. Und deswegen haben die jetzt praktisch die Dieselfahrverbote wieder aufgehoben. Wir wollen das wohl wieder aufheben. Und ja, da geht jetzt eigentlich, könnte man sagen, müsste dann eigentlich jetzt nur mal so ein Expertenstreit losgehen oder so. Wie es sich die verhält. Ja, auf jeden Aber Fall ist das ein Stickoxide halbwegs ist nicht langer Feinstaub, ne? Das ist Artikel. auch klar. Ja, So. und nicht wenig geschrieben haben sie auch auf jeden Fall. Also, Ja, genau, das ist ziemlich ausgeführt halt, ne? Und wir waren einiges auch zumindest genannt. fleißig. Und Wir haben zwar einen Patreon, der aber. hatte, glaube ich, auch der Experte da vom Fokus hatte, glaube ich, auch irgendwie ja, mehr so eine Expertise in anderen Bereichen eigentlich, in Wirtschaft oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also war eben ziemlich viel, und was da recht ist, ein ziemlich langer Artikel. Ich habe nicht alles so gemerkt, aber wie gesagt, hundertprozentig überzeugt hat es mich noch nicht, aber Stickoxid ist nicht Feinstaub, das ist schon richtig. Ne? Also, wie stand die Stadt Stuttgart sich da vielleicht ausgetrickst haben zu lassen? Und ja, vielleicht geht die Geschichte noch weiter. Ne? Oh. Den Alarm haben sie Der abgeschafft, Alarm ab, okay. scheinbar, ja. Kritik an Diesel verboten. Weiß nicht, ja, da bin ich jetzt nur drüber geflogen. Ich habe es wegen dem Ticket nicht gemacht. Gewalt in der Partnerschaft. Tja. Zeitraum für Urteile zu kurz, ja. Ja, das ist der wöchentliche Beitrag zum Thema, wie kann ich die Pandemie für meine eigenen Zwecke nutzen? In dem Fall ist es ein Artikel von Katharina Barley, Ex-Ministerin und jetzt bei der EU. Verortet im IPG, wo ist sicher auch irgendein Think Tank oder was von der, ich glaube von den, das gehört irgendwie, glaube ich, auch zur Friedrich-Ebert-Stiftung, wenn ich mich nicht irre. Ja, geht darum, dass man halt Ungarn und Polen extrem auf die Finger hauen muss. Weil Frau Barley hat jetzt Angst, dass deren undemokratischen Umgang mit der Freiheit und mit der Benennung der Justiz, was in Polen war, und jetzt auch den Dekret, dieser Dekretverordnung vom Herrn Orban, der jetzt erstmal mit Notstandsgesetzen per Dekret regieren kann, dass das alles ganz schrecklich gefährlich ist für die EU und dass man da finanzielle Sanktionen im Zweifelsfall aussprechen muss. Und halt praktisch auch, sie ruft auch dazu auf, praktisch die Leute aufzuwiegeln in den Ländern gegen ihre eigene Politik, so nach dem Motto, ihr wollt auch das Geld von der EU haben, dann könnt ihr aber nicht diese Leute wählen. Was ich extrem, also viel erschreckender finde, als wenn sich jemand für eine Notübergangszeit irgendwie eine Dekret-Verordnung Vollmacht geben lässt. Ich habe immer mehr das Gefühl, in Europa, wenn, du darfst da zwar eintreten, aber du unterschreibst damit halt auch so ähnlich wie bei der South Park-Folge mit dem Human Centipede, unterschreibst du dann halt auch, dass sie dein Land dann von außen nach europäischen, in Anführungszeichen, Normen umbauen dürfen. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Nummer dann halt wirklich weiterläuft mit dieser Geschichte in Ungarn. Also, weil ich halte es durchaus für plausibel, dass das schwierig dann wird, von irgendwelchen Notstandsregelungen dann da wieder runterzukommen, wenn das für die Herrschaften da opportun ist. Aber ja gut, aber das Beste, was Orban für sein Land tun könnte, wäre halt es so zu machen, wie er es gesagt hat. So lange ausführen, bis diese Corona-Geschichte zumindest kontrollierbar ist und dann zurückgeben. So wie es Cäsar nie durfte. Man muss halt, ja, aber bisher haben wir nichts weiter als die Verdächtigung. Ja, aber ich finde es schon ziemlich lustig, überhaupt auf so eine Idee zu kommen alleine. Also das halte ich schon für ziemlich fragwürdig, aber wir werden es erleben. Naja, in Amerika geht das auch. Nee, in Amerika geht es überhaupt nicht. Also in Amerika, das haben wir ja vorhin schon gelernt. In Amerika, das haben wir ja vorhin schon gelernt, da sind die Staaten ja noch viel mächtiger. Also, und da ist es meistens nachher auch so, dass in Miami, also in Florida, glaube ich, auch noch gar keinen Lockdown jetzt haben. Oder hatten sie zumindest anfangs nicht, als sie in anderen Staaten schon gemacht haben. Na gut, das sind eh nur alte Leute. Die EU zwingt aber auch Länder, die noch nicht Mitglied sind, versuchen sie in ihre Verträge zu zwingen, indem sie irgendwie ja eine Anerkennung des Europäischen Gerichtshofs oder sowas verlangen, wenn sie Verträge mit denen machen wollen. Ja, in Teilaspekten, also das ganze Ding war ja mal so geplant, dass man halt vernünftigen Handel treiben kann, ohne dass man mit sämtlichen Leuten immer Einzeldinge aushandeln muss. Das ist ja schon so unter dem Gesichtspunkt. Ja, macht es ja auch irgendwo Sinn, dass man sagt so, okay, und wenn wir jetzt irgendwie einen Streit haben, dann gibt es diese Schlichtung und so weiter und so fort. Und dafür hast du dann irgendwie einen europäischen Gerichtshof oder so. Was ich halt komisch finde, ist dieses ganze Gesellschaftspolitische, was dann irgendwie der europäische Gerichtshof dann da nach Meinung von irgendwelchen Leuten dann noch auf den Tisch kriegen soll. Oder generell diese Gesellschaftspolitik in der EU finde ich halt ziemlich fragwürdig, dass man sich über alle möglichen Dinge dann irgendwie mit häuslicher Gewalt und weiß der Teufel nicht was, da sind sie meinetwegen dann, da sind sie meines Erachtens nach dann zu weit gegangen. Aber dass man jetzt einfach nur sagt, wir haben jetzt nicht mehr so und so viele Brandschutzrichtlinien, sondern wir haben jetzt nur noch eine und irgendwie diese und jene, ne, wenn ich jetzt irgendwie das einmal hier zugelassen habe, dann ist es überall zugelassen und solche Dinge, das macht schon alles Sinn. Ne? Also das ist nicht so, dass das jetzt alles kompletter Schwachsinn ist irgendwie totalitär und despotisch und das total finde ich was irgendwelche Leute da irgendwie in sämtliche Sachen da irgendwie rein denken in das Zeug, ne? Und ja. Naja, das Papier zur Hasssprache im Internet. Ja. Eben junge Leute in Erziehungsanstalten irgendwie verbracht werden sollten. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns auch noch mit dem Kram, ne? Wobei solche Sachen ja halt eben auch wieder, die können da ja alle sich drüber Gedanken machen über so ein Zeug, aber nur weil die EU irgendwelche Papiere rausbringt, ist es auch noch kein Gesetz, ne? Also, aber klar, muss man sich schon mit beschäftigen mit den ganzen Dingen. Ich will ja damit nur sagen, nur weil die jetzt sagen, ihr müsst euren Gerichtshof anerkennen, heißt das noch nicht, dass es jetzt irgendwie die böse EU-Diktatur ist, die kommt. Das will ich ja damit nur gesagt. Das wollte ich auch damit nicht sagen. Ich wollte nur so eine Zusatzinformation einbringen. So. Eine EU der Bürger würde auf jeden Fall anders aussehen als die, die wir im Moment haben. Ja, die EU, die kämpft gerade auch um ihre Relevanzposition in der Gesellschaft. Viel hat sie gerade nicht zu sagen. Die europäischen Institutionen vielleicht schon, aber halt nicht die Institutionen der Europäischen Union. Die sind ja auch ganz schön weit weg und müssen für ganz schön viele Leute entscheiden. Das ist auch ein bisschen undemokratisch vor, ne? Also, dass man da eben auch alles befolgen muss als Bürger oder so. Ja, kommen wir kurz zu einer weltweiten Finanzangelegenheit. Ich hatte ja hier schon mal die Pandemic-Bonds von der Weltbank vorgestellt und ja, um es kurz zusammenzufassen, das ist einfach ein Fonds gewesen, der an gewisse Kriterien gebunden liquidiert wird und ausgezahlt wird an gewisse Länder, um die quasi bei Gegenmaßnahmen gegen die Pandemie zu unterstützen. Die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt weltweit gesehen haben, die sind natürlich in einer Dimension gefahren worden, dass dieser Bon von seiner Masse her an liquiden Mitteln natürlich in eher einen Hintergrund tritt. Allerdings sind ist an diesen Bon das sogenannte Pandemic Emergency Financing Framework angebunden, was beispielsweise auch für viele Versicherungen und Rückversicherungen ein Kriterium ist, dass ein Versicherungsfall wegen einer Pandemie tatsächlich stattgefunden hat und Versicherungen ausgezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Versicherung jetzt nur als Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Finanzprodukte, die das halt als Referenz genommen haben. Und deswegen auch, wenn das Volumen von diesen Bonds relativ gering ist, sind die Kriterien wichtig. Das Seltsame, was jetzt tatsächlich passiert ist, ist, dass die Kriterien nicht getriggert wurden. Es wurde halt festgestellt, dass die Kriterien, die dem Fonds zugrunde liegen und die diesem Framework zugrunde liegen, einer weltweiten Pandemie in dem Bezugsgebiet der Länder, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind, nicht stattgefunden hat. In dem Zeitraum jetzt. Ja, es wird jetzt in den nächsten 2 Monaten wird nochmal gemessen und dann wird das Kriterium bestimmt festgelegt. Also dann von den Zahlen her gibt es das jetzt schon her. Nur der Zeitraum, der hier untersucht wurde, der hat das nicht hergegeben. So. Und das zeigt einfach, dass das ganze System sehr, sehr seltsam konstruiert war und nicht wirklich funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. A, weil es sich gezeigt hat, dass einfach sehr viele mehr Geldmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Wir reden hier von 450 Millionen US-Dollar äquivalent. Und das Weltbank-Programm, was wegen Corona jetzt aufgelegt wurde, nur für die Bezugsregionen, hat 8 Milliarden vorgesehen. Also es ist erstmal sehr unterdimensioniert worden. Und die Kriterien sind halt, sie sind halt sehr lax ausgelegt worden. Auch deswegen, weil es natürlich da um Geld geht und viele Leute ein Interesse daran haben, dass die Kriterien nicht ziehen, weil sie auf dem weltweiten Finanzmarkt damit Geld sparen können. So. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Versicherungen das vielleicht nicht überlebt hätten. Einfach nur aufgrund, weil in den Bedingungen drinsteht, dass diese Kriterien gezogen werden müssen, dass die Versicherungen aus halt zahlen auch. So, ja. Das einfach nur, und der gesamte Finanzmarkt ist ja gerade, benimmt sich auch sehr seltsam, weil jetzt die ganzen, der gesamte Future-Markt wird anscheinend gerade liquidiert. Das heißt, Unternehmen und große Fonds lösen ihre Hedge-Positionen auf. Und deswegen steigen die Aktienkurse gerade wieder. Das ist auch ein Phänomen, was noch weiter beobachtet werden muss. Mir ist nicht so ganz klar, was da gerade noch passieren soll, weil wenn die ganzen Futures liquidiert werden müssen ja neue Hedge-Positionen aufgebaut werden. Ich hoffe, dass es dann nicht wieder weiter in den Keller runterknallt, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Nein. Worin hat das Geld bisher gesteckt in diesem? Ich bin da ein absoluter Laie. Also. Einfach nur, man kann bestimmte Absicherungen einbauen. Ja, wenn du ein geschäftliches Risiko hast, über einen gewissen Zeitraum kannst du halt dir ein Finanzprodukt stricken lassen. Ja, und das einfachste Beispiel wäre beispielsweise ein Bauer, ja, der verkauft seine Ernte jetzt schon, obwohl er sie noch nicht geerntet hat, aber man kann sicher gehen, dass die Ernte kommt. Ja, da kommt ja dieses ganze Konstrukt mit dem Future-Handel ja auch überhaupt her. Ja. Als Absicherung. Ja. Und um Kapital zu beschaffen auch, aber das sind jetzt die ganzen Absicherungspositionen von irgendwelchen Fonds gewesen. Ja. Hat man an den Volumina gesehen. Das sind nicht irgendwelche Privatanleger gewesen, die das liquidiert haben. Und auch keine institutionellen Anleger. Naja, also Hedgefonds. Bloomberg News killed a story on China's communist elites fearing repercussions. Then it fired the reporter and tried to silence his wife. ja, ich finde es sehr interessant, dass jetzt China immer mehr in die Kritik kommt und jetzt auch die ganzen Nachrichtenmeldungen aus den letzten Jahren hervorkommen, wie China sich über den politischen Propagandaarm halt überall eingemischt hat, in Unternehmensphilosophien, in Unternehmensstrategien und gerade in Nachrichtengeschäften ist das ja, das sind ja auch Unternehmen, ist das ja sehr relevant. Eine andere Branche, die Sie sich noch mal genauer ansehen sollten, sind die ganzen großen Anwaltskanzleien. Die sind ja auch links und rechts aufgekauft worden von China und die arbeiten ja mit der Policy, auf Policy-Ebene mit den Regierungen zusammen. Ist nicht nur in Deutschland so, ist weltweit so. Und das ist ja auch eine Strategie von China, ne, Soft Power. Und hier geht es darum, dass preisgekrönte Reporter 2012 eine Story über die finanziellen Verstrickungen von Xi Jinping und seiner Familie und anderen kommunistischen Oligarchen quasi aufgedeckt haben. Und wir haben da auch Preise für bekommen, links und rechts. Und dann hat es halt eine Investitionswelle aus China gegeben. Da sage ich jetzt, das steht im Artikel nicht drin. Aber wo diese Reporter dann nochmal quasi eine Follow-up-Story machen wollten, so nach dem Motto, so ja, das war quasi jetzt schon fast nur die Spitze des Eisbergs, wir könnten noch viel tiefer reindringen. Da wurde dann quasi unternehmensintern das ja quasi weggewischt mit der Begründung, dass man sich halt den chinesischen Markt nicht kaputt machen dürfe und dass man befürchtet, dass dann alle Reporter beispielsweise ausgewiesen werden würden und dass das Regime nicht mehr gewogen wurde. Sehr brisante Audioaufnahmen halt von diesen Gesprächen, die im Jahr 2013 oder 2014 dann stattgefunden haben. Und ja, wie gesagt, das ist einfach der generelle Trend, dass jetzt halt auch wirklich darüber berichtet wird, wie China sich überall einmischt. Ja, und ich warte ja immer noch darauf, dass man nicht mehr von russischen Trolls oder Bots redet, sondern von chinesischen 50-Cent-Army oder 1-Cent-Army-Leuten, weil die gibt's ja wirklich. Die sind nicht nur in China aktiv. Ja, ich hatte ja das eine Phänomen mit den Daigo beschrieben. Vielleicht beschreibe ich auch nochmal die 1-Cent-Army, aber dann, wer weiß, wie viele Kommentare wir dann bekommen. Ja, zum Abschluss noch eine ganz lustige Story, und zwar der Joe Buck ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, zumindest den Leuten, die gern American Football gucken, so wie meine Wenigkeit. Der Joe Buck ist nämlich Sportkommentator bei Fox, die haben auch Sport, also es ist einer von, ich glaube, vier verschiedenen, die Football übertragen, und der hat jetzt halt wenig zu tun, weil es gibt halt keinen Sportkram. Und dann hat er irgendwie angekündigt, bei sozialen Medien, Leute sollten ihm mal Videos schicken, die er dann kommentieren kann. Und er hat jetzt ein Angebot bekommen von einer Pornoseite, die, also auch kein kleines Angebot, die haben ihm wohl über $1 Million geboten für Kommentierung von Pornos. Und die Idee dahinter war, diese Nische, die sie da quasi besetzen wollen, ist Pornos für Blinde. Also der Joe Buck sollte quasi mit seiner Sportkommentator-Erfahrung die Pornos halt beschreiben, was da genau passiert, damit die Leute, weil sie es nicht sehen können, dann auch Bescheid wissen, was da so vor sich geht. Hat es aber dankend abgelehnt. Ja. Ja, aber Inklusion spielt auch bei Pornos eine Rolle. Sollte man meinen, ja. Also das ist eine schöne Idee, aber. Lothar Matthäus, es fühlte sich immer total gut an, wenn der Olli hinten drin stand. Ja, missinterpretiert. Meinst du? Also ich weiß jetzt ja nicht, was er für einen Stil hat, aber Sportkommentatoren, die sind ja meist anpeitschend, ne? Also. Nö, es geht da relativ neutral. Ich lustig vor. Genau. Jetzt kommt da von hinten die überraschende Flanke. Meine Güte. Nee, so ist das beim Football nicht. Aber ja. Am besten wäre es dann wie beim Golf. So, oh, jetzt pirscht er sich gerade. Ja, David Letterman hat sich früher immer so ein bisschen lustig gemacht über Joe Buck und den Troy Aikman. Das ist sein Kollege. Troy Aikman ist ehemaliger Dallas Cowboys Quarterback. Die machen das da zusammen, aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass David Letterman bei CBS ausgestrahlt wurde und CBS ist so ein bisschen der Konkurrenzsender bei der Football-Übertragung für Fox. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran. Ich finde eigentlich die Fox-Leute besser als die von CBS, aber Geschmackssache. Das waren die Weltraumaffen. Tatsächlich. Ja, seht uns nach, dass wir etwas kürzer sind im Moment. Das passiert einfach nicht genug. Lange nicht so intensiv auf 20.04. gehofft, ne? Na, die Quellenauswahl ist ein bisschen mager, aber wer weiß. Vielleicht. Ja. Kommt ja nächste Woche der Knaller. Was sagst du denn? Kommt um Mitternacht dann der Anruf von Nordpol zurück oder was? Heute ist ja soweit, oder wie? Das ist ein Neuschwabenland, das ist Südpol. Ach so. Oh, echt? Mammon. Wie kommt es dazu? Ich habe da noch nichts von gehört. Was ist da los? Aber 20. April ist und alles kapriziert sich schon seit einer Weile so darauf, dass dann 20. April alles wieder losgeht und am 19. wird entschieden oder so. Ja, weiß ich nicht, wird denn heute noch was entschieden? Aber haben die das nicht schon, also jetzt die ganzen Lockerungen, das haben sie doch jetzt eigentlich schon bis Mai verlängert, oder nicht? Ja, ich habe gestern in der Stadt gesehen, dass an vielen Läden dran steht, wir machen am 20. wieder auf. Ja, das war ja die ursprüngliche Ansage mal, aber soweit ich weiß, haben sie das doch schon auf Mai jetzt verschoben. Oder nicht? Gestern stand es noch in den Läden. Also, nee, die Läden sollen langsam, also ab. Ja, genau, bis 400 Quadratmeter oder so, genau, sie hat ja auch Karstadt geklagt. Genau. Ja, ja, ein bisschen widersinnig wegen den Baumärkten dann wiederum, aber okay. Ja, Karstadt ist auch Plan. Aus mehr Platz halt, ne? Ja. In Karstadt ist auch Platz. Weite der Gänge und den. Also ich war ja im Baumarkt jetzt in der ganzen Zeit und das ging schon, ja. Also jetzt auch nicht weniger als im Supermarkt, ne? Und der Sinn und Zweck war ja auch nicht, dass da weniger Platz ist oder so oder mehr, sondern es ging ja darum, dass sie gesagt haben, die Leute können nicht ohne Baumarkt. Es könnte auch gut sein, dass sie dann einfach auch wie bei anderen Läden halt nur so und so viele Personen pro Quadratmeter, dass du dann halt nur selektiv rein darfst halt. Ja. One-out. Ja. Klar, das habe ich also die Infos nicht. Das, im Programm genug Quadratmeter oder so. Von diesem Punkt aus sehen Sie drei Städte. Die Altstadt, die Neustadt und Karstadt. So, tschüss, bis nächste Woche. In Karlau ist immer noch drin. Ja, das hier und das andere. Zerschmettert einfach. Feiert gut rein. Hauptsache zerschmettern. Eigentlich egal was. Und lass mal die kennen dann und alles genau. Wir schaffen das. Wir auch diese letzte oder vorletzte oder wie lange das auch noch gehen mag, wir schaffen das. Schaffen wir das dann, was der OPEX noch mitmacht? Der OPEX. Ja, OPEX, wenn du uns zuhörst. OPEX. Missing you so much. Tschüss. Ciao, ciao.